So, es gibt so einen leichten Ablaufplan, wir sind schon ein bisschen im Verzug, macht nichts. Unser Referent wird circa eine Dreiviertelstunde lang was erzählen. Danach machen wir eine Pause, da könnt ihr dann rauchen, auf den wunderschönen Balkon und so gehen. Die Idee ist, dass ihr euch bitte während dieser Pause schon kurz überlegt, sozusagen, was euch jetzt, in welches Thema euch jetzt interessiert oder was euch gefehlt hat oder welche Frage ihr habt. Weil nach der Pause würde ich dann gerne ein bisschen, sofern dann noch viele da sind und es sich lohnt, eine Struktur zu organisieren, die Themen so ein bisschen sammeln, sodass wir dann ein bisschen konzentrierter diskutieren können und wir nicht dieses Ding haben von, ah, ich wollte noch was sagen, was der vor einer halben Stunde irgendwie gesagt hat und so, dass es ein bisschen strukturierter ist. Und dann hoffentlich ist um 10 Schluss und ihr könnt in die Kneipe gehen, die dann noch unten, glaube ich, ist das auf hat. So sieht's aus. Noch ein Hinweis genau für die Diskussion. Ich werde nicht unbedingt der Reihenfolge nach aufrufen, weil Leute, die noch nie was gesagt haben, vorgezogen werden vor Leuten, die sich schon mal gemeldet hatten. Mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Ich übergebe mal an den Referenten. Ja, hallo, guten Abend von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Moderation. Ich bin Johnny. Ich bin aktiv im Antifa-AK Köln, was Teil des Ums Ganze Bündnisses ist und in verschiedenen anderen Initiativen. Wir als Gruppe beschäftigen uns schon mit dem Thema Griechenland seit 2008, seit dem Dezemberaufstand 2008, an dem der aufgrund der Ermordung von Alexandros Georgopoulos stattgefunden hat, eines 15-jährigen Jungen, mitten in Athen, in Exarchia, der von einem Bullen ermordet worden ist. Damals haben wir eine Soli-Demo organisiert, hier in Köln, aber auch in Düsseldorf und begannen den Austausch zu suchen mit griechischen Genossen vor Ort in Thessaloniki und in Athen vor allem. Seitdem haben wir viele Veranstaltungen zum Thema Griechenland gemacht. Wir haben öfter auch griechische Genossinnen hier eingeladen zu verschiedenen Themen, sei es Selbstorganisierung, aber auch der Aufstieg des Rassismus und der Goldene Morgenröte in Griechenland. Und seit 2010 beschäftige ich mich eher damit, ich persönlich mit dem Thema der Goldenen Morgenröte. Das hat den Grund, dass ich zu der Zeit in Griechenland war und die Krisenproteste mitverfolgt habe. Also die Reaktion auf die ganze soziale Zertrümmerung, die von Troika, IWF und EU organisiert worden ist. Und parallel da konstatiert habe, den Aufstieg des Rassismus in der Gesellschaft einmal und zweitens auch der Aufstieg einer organisierten Struktur von rechts, einer extrem rechten Struktur, nämlich der Goldene Morgenröte für CIAB. Damals, also 2010, 2011, bin ich auch zu dem Punkt gekommen, dass die antifaschistische Bewegung in Griechenland auch zu spät angefangen haben zu reagieren auf dieses Phänomen. Und das haben wir auch im Krisenlabor Griechenland konstatiert, was ich mit Detlef Hartmann damals geschrieben habe. Der Rassismus im Rahmen der Krise natürlich verschärft wird, der aber auch schon vorher in der Gesellschaft existiert. Wenn ihr die Medien jetzt verfolgt, die letzten 2 Jahre in Deutschland, gibt es öfters Berichte über das Phänomen der Hristiagie, der Neonazis in Griechenland, vor allem aufgrund mehrerer rassistischer Angriffe, aber vor allem wegen der Wahl 2012 zum Parlament, in dem es die Goldene Morgenröte geschafft hat, mit etwa 7% da reinzuziehen. Seitdem beschäftigen sich erst internationale Medien mit diesem Phänomen. Das Problem ist aber, dass das Phänomen schon vorher außer Kontrolle war. Das einmal natürlich seit 2010, seit Einbruch der Krise, aber auch schon in den 90er Jahren, als in Griechenland es ein Revival gab um die nationalen Fragen, das heißt eher so geopolitische Auseinandersetzung mit den Nachbarländern, die von den Neonazis aufgegriffen worden sind und nationalistisch thematisiert worden sind. Ein anderes Problem ist, dass es allgemein einfache Antworten vorherrschen in der Thematik. Das heißt, dass sich Medien allgemein nicht damit auseinandersetzen, woher das Phänomen kommt. Es ist einfach da. Meistens wird es auf die soziale Krise, also darauf, dass die Menschen, die anfangen, sich zu wehren, anfangen auch die Extreme zu wählen. Das ist sozusagen diese vorherrschende Meinung, die in den Medien, aber auch bei vielen Analysten vorgetragen wird. Ein Problem ist sicherlich auch, dass dabei sich meistens in der Sache mit Griechenland ja, sich auf die Krise, auf die Auswirkungen der Krise gestürzt ist und im Zusammenhang damit eher ja, die Gegenproteste beleuchtet worden und man eher mit Griechenland ja, brennende Mülltonnen und Gebäude und Molotow-Cocktails verbindet, Riots und so weiter, anstatt sich mit der Auseinandersetzung vor Ort richtig ja, zu diskutieren. Ja, Chrissie Havier, Goldene Morgenröte, Golden Dawn auf Englisch. In der deutschen Presse findet man das auch oft unter dem Namen Goldene Morgendämmerung. Ist nicht erst gestern entstanden. Es ist eine Struktur, die sich schon seit etwa 30 Jahren entwickelt. Das ganze Projekt begann in den Anfang der 80er Jahre, im Jahr 81, als Magazin, als ein verrückter Kreis von Leuten, maximal 10 Leute, würde ich sagen, die ja, treu der NS-Ideologie gefolgt sind und ja, unter sich diese Themen diskutiert haben. Es gab aber auch Wurzeln und Vorfahren von diesem Projekt. Die Goldene Morgenröte sieht sich in Tradition einmal von den Neofaschisten in Griechenland, die es vor dem Zweiten Weltkrieg gab, die in den 30er Jahren aktiv waren, und vor allem auch in der Tradition der Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg, also die Leute in Griechenland, die mit den Nazis, also mit der Besatzung, kollaboriert haben. Sie sehen sich auch in der Tradition natürlich der Militärdiktatur in Griechenland, die von 1967 bis 1974 bestand. Ja, Ende der 70er Jahre in Griechenland ist ein entscheidender Wendepunkt, weil ja, einmal die Diktatur aufgelöst worden ist. Es gab 73 den großen Studentenaufstand, 74 wurde die Diktatur aufgelöst und ja, es beginnt die sogenannte Phase der Metapolitewsi, also die Zeit ja, einer neuen politischen Periode, wo sich auch ja, parallel der Traum entwickelt, ja, Griechenland als Teil des Europas, als Teil der EU. Das heißt, auch Griechenland Anfang der 80er Jahre ja, in die EU damals eingetreten ist. Damals, Ende der 70er Jahre, gab es eine Gruppe, eine Partei in Athen und in ganz Griechenland, die hieß 4. August. Die war auch aktiv während der Militärdiktatur und wurde auch von der Militärdiktatur finanziert. Chef davon war Kostas Plevris. Er ist heute der bekannteste Antisemit Griechenlands und er hat das Buch geschrieben, Juden, die ganze Wahrheit. Und er hat damals versucht, ja, sozusagen die Militärdiktatur ideologisch zu begleiten und sie hin zu ja, einer faschistischeren, aber auch NS-nahen Ideologie ranzuführen. In dieser Gruppe war auch der heutige Chef Nikos Michaloliakos aktiv. Das war Ende der 70er Jahre. Und dort tummelten sich in dieser Partei verschiedene Fraktionen. Also einmal diese NS-nahe Fraktion, aber auch die ja, sogenannten Faschisten, die ja, nah an dem Regime waren, an der Militärdiktatur, aber auch verschiedene andere Strömungen, wie zum Beispiel Royalisten, die Anhänger des Königs waren. Die ja, auch, also ihr müsst wissen, Griechenland war auch mal eine Monarchie. Michaloliakos war da aktiv als 15-jähriger Schüler und zählte sich zu der NS-nahen Fraktion. Und dort traf er auch Leute, mit denen er später die Goldene Morgenröte gegründet hat. Ende der 70er, auch Anfang der 80er, sorgte Michaloliakos mit seinen Kameradinnen auch für Schlagzeilen, indem sie erwischt worden sind, an mehreren Direktaktionen teilgenommen zu haben. Einmal gab es ein sehr wichtiges Event für die extreme Rechte in Griechenland. Das war die Beisetzung des Malios. Malios war ein, ja, einer der bekanntesten Folterer der Militärdiktatur. Und das Event seiner Beisetzung wurde dazu genutzt, ein Zusammenkommen der extremen Rechten zu inszenieren. Das Ganze wurde auch von Journalistinnen begleitet. Und am Ende der Reden wurden dann die Journalistinnen von mehreren Leuten, unter anderem auch Nikos Michaloliakos, dem heutigen Chef der Goldenen Morgenröte, angegriffen. Später wurden sie auch, also Nikos und Michaloliakos und andere, aufgegriffen, als sie ja, Bomben legen wollten. Das war eine Reaktion auf den Sturz der Militärdiktatur, vor allem ja, eine Reaktion gegen die imperialistischen Kräfte, die die Politik in Griechenland bestimmen. Das heißt, es waren Bomben, die gegen das US- und das britische Konsulat gerichtet waren. somit wurde er und seine Truppe erstmal als Bombenleger bekannt und das, bevor dieses Projekt Goldene Morgenröte angefangen hat. Anfang der 80er Jahre gründen sie dieses Magazin. Am Anfang hat es nicht für große Öffentlichkeit gesorgt, nur wenige Leute wussten davon und sie wurden erstmal als irgendwelche rechtsextremen Spinner dargestellt, die halt Hitler verehren und so eine NS-Nostalgie betreiben. Ja, was man da lesen konnte in dem Magazin, das ist richtiger Nationalsozialismus, also die adaptieren komplett die Analyse über Rasse, über sozusagen die Verschwörungstheorien einer Weltherrschaft, die auch von den Jüdinnen auskommt. Natürlich sind sie für konservative Werte, für die Familie, für eine Frau, die am Herd steht. Sie stehen gegen die orthodoxe Kirche, was natürlich auch in Griechenland sehr interessant ist, weil sie sehr viel zu sagen hat. Sie verfolgen eine paganistische, also neopaganistische Religion, das heißt an mehrere Götter glauben und an die Sonne. Und sie folgen einem Führerprinzip, 1a adaptiert auch aus dem NS-Regime. In den 80er Jahren gab es keine größere Entwicklung dieser Gruppe, weil sie sich erstmal entschieden hat, eine Strategie der Selbstbildung zu folgen und eines langsamen Aufbaus einer Subkultur, würde ich sagen, die auch im Zusammenhang steht mit einer Entwicklung zum Beispiel rechter Musikrichtung. Anfang der 90er Jahre gibt es einen Turn bei der Goldenen Morgenröte. Das hat damit zu tun, dass es verschiedene Diskussionen gibt im Lager der extremen Rechten. Da gibt es eine sehr große Problematik, weil natürlich infolge der Militärdiktatur keiner in Griechenland von solchen Parteien was wissen wollte. Das heißt, das spiegelte sich auch in verschiedenen Wahlergebnissen wider, sei es auf Kommunalebene, Parlamentsebene und später natürlich auch auf der Europaebene, dass rechtsextreme Formationen nicht über 1% kamen. Es gab verschiedene Versuche, sei es seitens der Neofaschisten, seitens der Goldene Morgenröte oder seitens der Royalisten, auch in Zusammenarbeit untereinander so ein Parteiprojekt zu initiieren. Anfang der 90er Jahre entscheidet sich die Goldene Morgenröte, eine Öffnung zu machen. Das heißt, zum ersten Mal auch auf der Straße aufzutauchen, mittels Demonstrationen, aber auch versuchen, Diskurse zu beeinflussen. Das kam nicht aus dem Nichts. Es gab eine Entwicklung in Griechenland, einmal vor allem dieses Aufbegehren von nationalen Fragen. Dazu gehören einmal der Konflikt um die Namensgebung Mazedoniens. Also ihr müsst wissen, seit dem Zusammenbruch Jugoslawiens weigert sich Griechenland, Mazedonien, also Skopje, wie sie es Griechen nennen, Mazedonien zu nennen. Das hat den Grund, weil natürlich der griechische Staat Mazedonien als das Reich des Alexander des Großen sieht und dass es vor allem hauptsächlich im griechischen Bereich war, also im Norden Griechenlands, unterhalb Thessaloniki. Ein anderer Konflikt war der Imia-Konflikt, das ist ein Inselkonflikt mit der Türkei, ein geopolitischer Konflikt, ist einer der vielen ungelösten geopolitischen Konflikte mit der Türkei, die im Rahmen der griechischen Nationenwerdung sich entwickelt haben. Das versuchte die Goldene Morgenröte auch zu instrumentalisieren. Ein anderer Fall war die Diskussion um die Notierung der Religionszugehörigkeit auf den Ausweisen, was von der Kirche, der orthodoxen Kirche stark gemacht worden ist, aber auch von der Goldenen Morgenröte wieder aufgegriffen worden ist. So entschieden sich damals, dass das Klima äußerst günstig ist, auch autonom, also als Goldene Morgenröte bei den Wahlen aufzutreten. Sie hatten aber allerdings eher Erfolg in der Öffentlichkeit. Also sie haben teilgenommen an den großen Demonstrationen, die zum Beispiel an der Mazedonienfrage entlang stattgefunden haben. Also das waren seit der Militärdiktatur die größten Demonstrationen in Griechenland, muss man wissen, also mit Tausenden, Tausenden, Zehntausenden von Leuten in Athen und Thessaloniki vor allem. Und da hat die Goldene Morgenröte teilgenommen, meistens auch mit einem eigenen Blog und versucht mit ihren Slogans die Leute zu beeinflussen und auch manche Leute mitzuziehen, erweiterte direkte Aktionen zu machen, wie zum Beispiel damalige anarchistische Besetzungen anzugreifen, die antinationale Propaganda verteilten. In den 90er Jahren entwickelt sich auch das Thema der Migration in Griechenland. Ihr müsst wissen, dass bis dahin Griechenland eine rein griechisch homogene Gesellschaft war. Das hat durchaus den Grund, also einen historischen Grund, der entlang der griechischen, des griechischen Nationsaufbaus nachverfolgt werden kann. Kurzer Rückblick, 1821 wird der griechische, die griechische Revolution beginnt da, 1830 wird der erste griechische Staat ausgerufen, aber nur in einem Bereich, der Nordgriechenland ist noch nicht befreit, also befreit. Und Anfang des, also 1912 wird als letzte Bastion Thessaloniki befreit vom Osmanischen Reich und dort entscheidet sich Griechenland damals, einen Angriffskrieg gegen die Türkei zu fahren, um halt nochmal das griechische Gebiet zu erweitern auf den, auf Kleinasien, aber auch vor allem um Konstantinopel, also Istanbul, zurückzuerobern. Damals gab es einen Bevölkerungsaustausch zwischen Türkei und Griechenland. Griechenland hat den Krieg verloren und es gab Verhandlungen, dass ja, die Türken Griechenland verlassen und die Griechen, die in der Türkei sind, die Türkei verlassen. Seitdem war halt die griechische Gesellschaft eine rein homogene Gesellschaft, sodass nicht sehr viele ja, Leute aus anderen Ländern dort gelebt haben. Und das ist auch der Grund, also einer der Gründe, warum sich Griechenland natürlich nicht als eine rassistische Gesellschaft darstellt, sondern als eine Philoxeni, also eine Gesellschaft, die immer Freund mit dem Fremden ist. Natürlich mit dem Fremden, die eher was da lassen. Das ist halt so, dass dann ja, mit dem Ende des Jugoslawienkriegs es sehr viele Flüchtlinge gibt, die in den 90er Jahren vor allem natürlich aus dem Kosovo, aber auch aus Albanien kommen. Es gibt eine sehr große Arbeitsmigration aus dem Balkan und später in den Nullerjahren auch natürlich eine starke Migration aus verschiedenen Kriegsgebieten, vor allem aus Asien und Afrika. Ja, um die Geschichte nicht lang zu ziehen, komme ich zu den Nullerjahren. Dort kommen auch die ersten ja, deutlicheren Erfolge der Goldenen Morgenröte. Einmal ja, gab es ja, einen, sag ich mal, Mobilisierungserfolg, der allein auf die Goldene Morgenröte zuzuführen ist. Ein erstes Pogrom in Griechenland seit der Militärdiktatur. Das war das Jahr 2004. Dort, damals hatte die griechische Nationalmannschaft die EM gewonnen und es gab im Nachhinein ein Spiel zur WM-Qualifikation Richtung zur WM nach Deutschland, wo in Tirana, in der Hauptstadt von Albanien, ja, die griechische Nationalmannschaft mit 2-1 verloren hat. Und damals sind ja, albanische Leute in Athen rausgegangen und haben gefeiert. Und auf Initiative der Goldenen Morgenröte wurden dann die griechischen Fans aufgehetzt und ja, Seite an Seite haben dann griechische Neonazis zusammen mit normalen griechischen Bürgern Jagd auf Migranten gemacht. Das sind sozusagen die ersten Pogrome und der erste große mediale Erfolg der Goldenen Morgenröte. Der erste Erfolg bei Wahlen kommt aber relativ spät, erst im Jahr 2010. Wo die Goldene Morgenröte schafft, ins Kommunalparlament in Athen einzuziehen. Damals ist der Chef höchstpersönlich, Nikolaos Michaloliakos, ins Parlament eingezogen und direkt in der ersten Sitzung hat er einen Skandal verursacht, indem er einen Hitlergruß gezeigt hat. Da ist schon die Krise in Griechenland voll im Gange. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass in genau in dem Moment der erste Wahlerfolg seitens der Goldenen Morgenröte auftaucht. Was passiert? 2009 wurde von der Insel Kastellorizo von Andreas Papandreou, dem damaligen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, ausgerufen, dass Griechenland es nicht mehr alleine packen wird und die Hilfe der internationalen Partnerin braucht. Was dann beginnt, ist natürlich eine riesenmediale Hysterie um das Vertrauen Griechenlands, das Vertrauen in den Euro und so weiter, das Vertrauen in unserem Euro, wie das hier in Deutschland oft festgeschrieben worden ist. Es beginnt die Hetze gegen die Pleitegriechen, die Griechen, die es nicht hingekriegt haben, ihre Wirtschaft zu verwalten. Und es beginnt eine kapitalistische Offensive, die in Griechenland seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt worden ist. Teil einer natürlich kapitalistischen Innovationsoffensive, die ja, weltweit forciert wird, aber schon ähnlich in anderen Ländern experimentiert wurde. Man muss da nicht weit schauen. Nachbarland Bulgarien, dort läuft die Krise schon seit 20 Jahren. Dort wurde Anfang der 90er Jahre, ist dort der EBF eingestiegen und hat alles platt gemacht und ja, alle Reformen durchgesetzt, die bis heute ihre Auswirkungen haben. Ja, was passiert in dieser Krisenverwaltung von oben? Es werden natürlich eine Reihe von Reformen, diese sogenannten Memoranden, verabschiedet vom griechischen Parlament, auf Druck natürlich der deutschen Regierung und ihrer europäischen Partnerin. Die Maßnahmen betreffen jeden und jeden in Griechenland. Das ist vor allem, ja, es gibt einmal diese kurzfristigen Maßnahmen, die wirken, das heißt Rausschmisse, Kürzungen der Gehälter, der Zusammenbruch des Gesundheitssystems, der Zusammenbruch des Bildungssystems und vor allem aber auch langfristige Reformen. Und das ist das, was ich den Leuten in Griechenland immer erzähle, ist, ja, dass einerseits erlebt er jetzt die steinernen Jahre, aber unsere Erfahrung hier aus Deutschland zeigt, dass das, was in Griechenland gerade durchkommt, ja, länger bleiben soll. Das bedeutet, Modelle, die zum Beispiel in Deutschland und in England länger praktiziert worden sind, also eine Flexibilität der Arbeit, Kontrolle der Arbeitslosigkeit, eine Privatisierung im hohen Stil, ein Plattmachen der Wirtschaft, um überhaupt wieder ja, irgendwann ja, innovativ zu sein und den Kapitalismus wieder aufzubauen in Griechenland. Langfristige Veränderungen, die in den nächsten Jahrzehnten in Griechenland wirken werden. Das ist nichts Neues, aber zeigt auch diesen neuen Trend, also die Etablierung einer, ja, würde ich mal sagen, Austeritätspolitik, was aber auch kein Wunder ist, was in anderen Krisenlaboren der Welt schon exerziert worden ist. Und vor allem natürlich unter dem Patentrezept ja, der letzten Jahre in Europa, was in Deutschland entwickelt wurde unter dem Namen Agenda 2010, unter der rot-grünen Regierung, erlebt es ein Revival, aber das sind keine neuen Sachen, keine neuen Modelle, die ist einfach, ja, alte Angriffe des kapitalistischen Systems, die neu in Form gebracht werden und ja, als Antwort auf die Krise von der konservativen Seite präsentiert werden. Dabei wird natürlich einfach der Weg vorbereitet für neue Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals und natürlich die Etablierung neuer Cluster und ja, einer neuen Elite, und das erlebt man gerade in Griechenland. Viele fragen sich, warum der plötzliche Aufstieg der Gouvernement-Röte im Rahmen der Krise. Ich habe gerade erzählt, also der erste Erfolg war 2010. Dort haben sie Kommunalwahl mit etwa 5% in Athen eingezogen. Der erste große Wahlerfolg kam 2012 tatsächlich, als es diese Doppelwahlen gab in Griechenland, als ja, vorgezogene Wahlen hervorgerufen worden sind. Als eine Zeit, wo in Griechenland ja eine technokratische Regierung regiert hat, die einfach von der Troika aufgesetzt worden ist. Dort hat die Gouvernement es geschafft, spektakuläre 7% zu erreichen. Wenn man das vergleicht mit den Ergebnissen, die sie über 20 Jahre hinweg gesammelt haben, ein ja, sehr beunruhigendes Zeichen. Noch beunruhigender ist es, wenn man sich die ganze Griechenland-Karte vor Augen nimmt, weil es ist nicht so, dass einfach in Problemvierteln jetzt die Gouvernement-Röte 20% bekommen hat und in anderen Vierteln einfach weniger, sondern durchaus in ganz Griechenland stabil, kann man sich die Karte anschauen, hat in jeder Region die Gouvernement-Röte etwa 7% bekommen. Ja, viele Beobachterinnen sagen, ja, der Grund ist einfach, es ist die soziale Misere, die soziale Krise, die dieses Phänomen hervorgebracht hat. Die Leute in ihrer Verzweiflung ja, wählen entweder die linke Extreme, das heißt die Linkspartei Syriza, die sich in den letzten Jahren formiert hat und an Stärke gewonnen hat, oder halt die rechtsextreme Ecke, das ist in dem Fall die Gouvernement-Röte, aber auch andere Formationen, wie zum Beispiel die unabhängigen Griechen, eine, sage ich mal, reine Protestpartei, die sich im Rahmen der Krisenproteste entwickelt hat, mit eher einem rechtspopulistischen Charakter. Kann also nicht verglichen werden mit der Gouvernement-Röte. Ja, eine zweite einfache Erklärung ist, okay, es gibt diese soziale Krise, aber es gibt auch eine Krise eine Krise der Politik, eine Krise der klassischen Politik, eine Legitimationskrise der Massengewerkschaften und der klassischen Volksparteien. Und oft wird dann dieses Argument dann erweitert, in einer dritten Stufe mit einer Krise der nationalen Identität. Das vertritt vor allem Anna Fragoudaki, das ist eine bekannte Soziologin in Griechenland, dass im Rahmen natürlich der Krisenverwaltung die Griechen sich als Underdogs fühlen, als Underdogs von Europa, das auch ohne Grund, wenn man jetzt die Hetze aus Deutschland betrachtet, und dass so ja, eine Krise des Griechenseins innerhalb Europas sich entwickelt hat. Das ist natürlich auch zurückzuführen auf die Erwartungen, die man hat an das eigene nationale Kollektiv. Zum Beispiel habe ich vorhin erwähnt, dass es einen Angriffskrieg gab Anfang der 20er Jahre auf das Osmanische Reich, also auf die Türkei, der mit großen Ideen verbunden war. Also bis zur Militärdiktatur, also dachten Griechen, dass sie ja, ein großer, erfolgreicher Staat im Rahmen des Weltmarkts sein können, dass sie ja, ein imperialistischer Staat sein können im Rahmen des Balkans, indem sie halt den ganzen Balkan ausbeuten. Ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel viele Banken oder griechische Firmen im Balkan aktiv sind. Das sieht man, sobald man die Grenze überquert nach Mazedonien oder nach Bulgarien. Das Ganze natürlich, diese Vorstellung einer großgriechischen Nation, einer erfolgreichen Nation im Weltmarkt, ja, steckt auch in der Krise. Und deswegen kann man durchaus von einer Krise der nationalen Identität sprechen. Was ich da vertrete, ist eher, ja, das Ganze stimmt, also alle drei Argumente, also alle drei Stufen stimmen. Und man kann durchaus von einer Vielfachkrise reden, die gerade die griechische Gesellschaft ergreift. Aber das erklärt noch lange nicht, wie es zu diesem rasanten Aufstieg kommen konnte, also überhaupt zu diesem Aufstieg. Also klar ist, die These ist klassisch, der Rassismus in der Gesellschaft existiert immer und im Rahmen von Krisen wird er einfach verschärft und kann eine Explosion erleben, und das passiert gerade in Griechenland. Aber das kann nur passieren, wenn es einen fruchtbaren Boden dafür gibt. Und das ist wichtig nachzuvollziehen, wenn man sich ja, solche Entwicklungen anguckt, vor allem in Griechenland. Vor allem in Griechenland, wo es verschiedene Nationalismen gibt, die kursieren. Was sind die Gründe, nach meiner Ansicht, die diesen fruchtbaren Boden ermöglichen? Einmal natürlich der Nationalismus, den ich versucht habe, ein bisschen lang ja, der Entwicklung der griechischen Nation zu erklären. Also, dass es verschiedene Nationalismen in Griechenland gibt, auf denen ja, eine Propaganda der Goldenen Morgenröte gut aufbauen kann. Also verschiedene verrückte Ideen, also einmal die Idee eines großgriechischen Reiches, aber vor allem die Idee der Kontinuität Griechenlands. Also was man in den griechischen Schulbüchern lernt, was aber auch von der Soziologin Anna Fragoudaki als Hauptfeld gesehen wurde, ihre Analyse, also sich damit zu beschäftigen, was kriegt man eigentlich in der griechischen Gesellschaft mit, wie wird man dort, wie wächst man dort auf, was lernt man in der Schule über seine eigene Geschichte, über die Nation. Und das, was man lernt, ist, ja, klar, die Sache ist einfach. Seit dem antiken Griechenland bis zum Mazedonischen Reich des Alexander des Großen, bis zum Byzantinischen Reich, also nach der Trennung des Römischen Reiches, bis heute kann man von einer Kontinuität reden. Also eine griechische Tradition, die sich entwickelt hat und bis heute anhält. Das kann ich durchaus bestätigen. Ich selber war in der griechischen Schule, also in der europäischen Schule und in der griechischen Sektion, wo ich mich mit der griechischen Geschichte mittels der Bücher des griechischen Bildungsministeriums auseinandersetzen musste. Und es ist ganz klar, dass da uns verkauft worden ist, ja, an die griechische Nation zu glauben und genau in dieser Weise dieses Mythos dieser griechischen Kontinuität. Ein weiterer Faktor natürlich, der diesen fruchtbaren Boden ausmacht, ist der Rassismus in Griechenland. Ich habe vorhin versucht darzustellen, diese zwei hauptsächlichen Migrationsströmungen, die es in Griechenland gab, die bis heute anhalten natürlich, dass natürlich sich die Griechen nie als Rassistinnen gesehen haben. Sie haben sich immer als ein Volk dargestellt, das ja, Fremde immer empfängt und immer nett zu ihnen ist. Das wurde vor allem natürlich auch im Rahmen jetzt der Krisenverwaltung betont, im Rahmen der ganzen Tourismuskampagnen. Und auch natürlich, um das Image Griechenlands im Rahmen des Aufstiegs der Goldenen Morgenröte aufzubessern. Aber das spiegelt nicht die Realität wider. Also, Arbeitsmigranten in Griechenland hatten es und haben es bis heute nicht leicht, sei es die Migrantinnen, die die ganze Olympiade, die Olympischen Spiele 2004 in Griechenland quasi für die griechische Elite, für die griechische Nation aufgebaut haben. Oder auch die zahlreichen Menschen, die in den Feldern arbeiten. Bekanntes Beispiel sind die Erdbeerfelder in Manolata. Diese ganzen Leute erleben einen harten Alltag in Griechenland. Das heißt, ja, eine Misshandlung im Job, eine Bezahlung, die wirklich weit, weit, weit unter dem Niveau der Bezahlung der Griechen ist. Und natürlich der letzten Jahre, letzten 10 Jahre vor allem eine Entwicklung rassistischer Angriffe und einer rassistischen Stimmung gegen sie. Ein weiterer Faktor ist der Antisemitismus in Griechenland, was auch eine lange Tradition hat. Sehr interessant ist, dass die Protokollen der Weisen von Zion, also diese antisemitische Fälschung über die Weltverschwörung der Jüdinnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland aufgetaucht ist und dann schnelle Verbreitung gefunden hat, auch vom NS-Regime verwendet worden ist, hat auch in Griechenland seit 1920 eine Verbreitung gefunden. Diese Protokolle führten schon 1930 zum Beispiel dazu, dass die ersten Pogrome in Griechenland gegen Jüdinnen stattgefunden haben, überhaupt bevor Hitler angekommen ist. Diese wurden organisiert von der griechischen Union Griechenlands, Ethnikia Enosi Ellas, eine Organisation, die zum Teil auch unterstützt wurde, damals von der ersten republikanischen Regierung von Venizelos, aber vor allem natürlich propagandistisch eingesetzt worden ist, um die Agenda richtig zu verschieben, vor allem im Rahmen der sozusagen Debatte des Austauschs der Bevölkerung mit der Türkei, aber auch vor allem gegen die jüdische Bevölkerung, die einen großen Teil der Stadt Thessaloniki damals ausmachte. Die Protokolle haben dazu geführt, dass die Leute in Griechenland schon damals aufgehetzt worden sind. Diese Protokolle haben sich aber auch bis heute verbreitet in Griechenland. In den 70er Jahren gab es sogar in der Linken Publikationen, die sich darauf basiert haben, dass im Rahmen natürlich mit der Auseinandersetzung mit dem Krieg in Israel und mit natürlich einer Tendenz, den Zionismus als Rassismus zu erklären. Bis heute werden diese Protokolle gelesen und das ist der stärkste Beleg davon, wie stark der Antisemitismus in Griechenland ist. Das wird kombiniert natürlich mit den ganzen Verschwörungstheorien, die in Griechenland vor allem in den letzten 10 Jahren ein Revival erlebt haben. Vor allem natürlich nach den Anschlägen gegen das World Trade Center in New York wurden im Rahmen von diversen Fernsehsendungen, also es gibt besonders, also muss man wissen, es gibt Sender in Griechenland, die betrieben werden vom rechtsextremen Lager bis zum rechten konservativen Lager, wo halt es zum Beispiel Shows gibt, wo verschiedene Bücher verkauft werden, wie zum Beispiel das Buch, was ich vorhin erwähnt habe, Juden, die ganze Wahrheit, von Kostas Plevris, der bekannteste Antisemit in Griechenland, und auch vor allem die Protokolle dort propagiert werden. Dort werden verschiedene, also in dessen Rahmen werden verschiedene Leute beeinflusst in Griechenland, vor allem am Anfang ältere Leute, also Leute, die sozusagen oft abgeschnitten sind von einer gewissen Öffentlichkeit, abgeschnitten sind von einer kritischen Analyse, die aufgrund von Fernsehen, aufgrund des Aufstiegs der neuen Rechten und aufgrund des Aufstiegs von verschiedenen verschwörungstheoretischen Erklärungsmustern mit sowas in Kontakt gekommen sind und angenommen haben. In den letzten Jahren hat sich das aber auch erweitert auf eine Jugend. Das heißt, dass dann auch man sehr viele jugendliche Leute trifft in Griechenland, die sagen, wir werden von oben besprüht und deswegen passieren diese ganzen verrückten Sachen in Griechenland, wie zum Beispiel auch die Entwicklung der Golden Morgenröte. Anderer Faktor ist auch die konservativen Werte in Griechenland, die es schon immer gab, von einem Großteil der Gesellschaft und vor allem die von der orthodoxen Kirche vertreten werden. Diese ganzen Sachen wie Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, die ich vorhin erwähnt habe, treffen auch auf die orthodoxe Kirche in großen Teilen zu. Und oft haben sie sich auch als in mehreren Skandalen das auch bewiesen. Ein anderer Faktor ist, die ja, zunehmende Legitimation neurechter Parteien in Griechenland. Ein wahres Erfolgsmodell war Laos, Laikos Orthodox Naiermos, der völkisch-orthodoxe Alarm, der ja, seit den Anfang der Jahre 2000 Erfolg hatte in Griechenland im Rahmen von Wahlen. Das ist die Partei von Karatzaferis, Georgos Karatzaferis, Ex-Mitglied der Konservativen, also der war prominentes Mitglied der Konservativen, hat für die oft medial schmutzige Wäsche gewaschen, mediale Skandale hervorgebracht und ist ein Repräsentant gewesen der ja, extrem, also der rechten Fraktion der Konservativen. Er hatte mit, als er sich abgespalten hatte, eine neue Partei gegründet, die versuchte mit rechtspopulistischer Rhetorik, aber auch mit einer Rhetorik, die nahe ist an den Verschwörungstheorien und nahe an den Nationalismus, der ja, im Rahmen der 90er Jahre in Griechenland sozusagen geblüht hat, ja, sich entlang entwickelt hat. Laos hat es geschafft, ja, direkt einen Sprung zu machen von den 1% auf 5% in Parlamentsstärke, dann ins, also in Fraktionsstärke im Parlament einzuziehen. Sie hatten Erfolg auch bei Europawahlen, zum Beispiel im Jahr 2004. Und sie haben quasi ja, den Boden vorbereitet für den Erfolg der Golden Morgenröte, kann man sagen. Das heißt, die Legitimation ermöglicht, die fehlte, was ich ja vorhin erklärt habe, nach der Militärdiktatur, wo vor allem sich ein Großteil der griechischen Gesellschaft sich als antifaschistisch begreifte und es nicht als möglich gesehen hat, irgendeine rechte Formation zu wählen. Der Fehler von Laos war, sich 2010 an der technokratischen Regierung von Papademos zu beteiligen, das heißt von einer antisystemischen Rhetorik hin zu einer, also einer Rhetorik, die gegen die Regierung, gegen die Troika ging, sich zu einer Partei zu entwickeln, von heute auf morgen, die Teil dieser Troika-Politik ist, Teil der Krisenverwaltung und Teil dieser Einheitsregierung von Sozialdemokraten und Konservativen. Ja, was auch ein weiterer Faktor ist, der diesen Boden vorbereitet hat, ist natürlich auch die konservative rechte Agenda, also eine Verschiebung der Agenda, die stattgefunden hat, vor allem im Rahmen der Krise, die auch von der konservativen Regierung der Nea Dimokratia gewollt war. Das heißt, dass ja, es ganz passabel war für die Konservativen, dass jemand die schmutzige Arbeit übernommen hat, erstmal Laos, dann später die Goldene Morgenröte, ja, die griechische Bevölkerung aufzuhetzen und zu ermöglichen, dass man ja, einen härteren Kurs, also eine härtere Migrationspolitik zu verfolgen und was sich zum Beispiel widerspiegelt in rassistischen Polizeikontrollen, die massenhaft stattfinden oder in den neuen Bau von Abschiebelagern und neuen Massenabschiebungen. Okay. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass diese Agenda-Verschiebung natürlich auch nicht unabhängig passiert von einer, ja, sag ich mal, praktischen Kooperation zwischen der Goldenen Morgenröte und den Konservativen. Es gibt ein historisches Verhältnis zwischen ja, sag ich mal, parastaatlichen Strukturen, neofaschistischen Strukturen in Griechenland und dem Staat selber. Dieses Verhältnis geht zurück bis zu den 30er Jahren, was ich vorhin erzählt habe, zu den Aktivitäten dieser Nationalen Union Griechenlands, aber vor allem auch im Rahmen der Kollaborationsregierung während der Nazi-Besatzung und natürlich im Rahmen der Militärdiktatur. Also es gab immer Kontakt zwischen ja, neofaschistischen Gruppen und dem Staat. Oft wurden diese Gruppen vom Staat instrumentalisiert, nicht nur ja, die Rhetorik zu verschieben, aber auch praktische Arbeit zu leisten. Das heißt, im Falle der 30er Jahre die Pogrome gegen Jüdinnen zu organisieren, das heißt im Falle der Kollaborationsregierung während der Nazi-Besatzung die Widerstandsbewegung gegen den Faschismus anzugreifen und das heißt in den 70er Jahren dann alle linken Leute, alle Widerstandsleuten oder die Studentenbewegung anzugreifen und ja, das wird erklärt von vielen Beobachterinnen, wie zum Beispiel von Dimitris Psaras, der sozusagen ja, bekannteste Forscher und der beste Forscher nach meiner Meinung, der Goldene Morgenröte. Der hat auch das Buch geschrieben, die Schwarzbuch der Goldenen Morgenröte, was sozusagen die Entwicklung der Goldenen Morgenröte der letzten 30 Jahren darstellt. Er selber redet vom tiefen Staat. Also das heißt, eine Struktur, die auch jetzt nicht nur in Griechenland typisch ist, die kennt man auch aus Italien, wo die kapitalistische Elite zusammen mit ja, verfestigten staatlichen Strukturen ja, solche Leute instrumentalisiert, also neofaschistischen Gruppen, und sie perfekt im Einklang einsetzt mit einer ja, Politik des Terrors und einer Politik der Repression gegen jegliche andere Positionierung, die man nicht gut findet. Ja, was ist die aktuelle Lage in Griechenland? Ich glaube, ich lasse den Praxispart ein bisschen weg, den ich noch eröffnen wollte. Ich könnte stundenlang über die Goldene Morgenröte reden. Ja, was ja hier in den Medien nochmal sehr stark aufgegriffen worden ist, ist der Mord an einem antifaschistischen Rapper im September 2013, nämlich Pavlos Fissas. Das ist, das wurde vor allem also in Griechenland sehr stark aufgegriffen, sehr medial, weil es der erste Grieche war, der sozusagen getötet worden ist. Man muss dazu sagen, ja, dass schon seit den 90er Jahren es ja, rassistische Angriffe in Griechenland auf der Tagesordnung sind. Und ja, das ist so ein bisschen bezeichnend dafür, wie Griechenland mit Rassismus umgegangen ist, hat, sodass man, ja, sobald dass es eine mediale Explosion gab in diesem Fall, der natürlich auch international hier bekannt geworden ist. Aber es gab interessante Entwicklungen nach diesem Fall, weil natürlich gab es eine große Reaktion seitens der griechischen Öffentlichkeit, seitens der griechischen Zivilgesellschaft. Es haben sich sehr viele Leute aktiviert, nicht nur die antifaschistischen Gruppierungen, die schon länger tätig waren, sondern wirklich jeder und jede sind auf der Straße gegangen. Es gab wieder Demonstrationen mit 10.000 von Leuten und es brachte den Staat unter Zugzwang. Der Staat war unter doppeltem Zugzwang, einmal natürlich durch den Druck von der Bevölkerung selber, die auf die Straße gegangen ist, aber auch es gab Druck von den europäischen Partnern. Merkel hat natürlich bei Samaras angerufen und hat gesagt, irgendwie, gut, die Goldene Morgenröte ist mit 7% ins Parlament eingezogen. Da dachten wir, es ist vielleicht ein einzelnes Phänomen, das vielleicht abschwellen wird. Aber jetzt merken wir, okay, es werden sogar Leute getötet und sogar Griechen getötet. Das heißt, irgendwas müsst ihr machen. Ihr habt ja auch bald die EU-Ratspräsidentschaft. Das heißt, Griechenland wird die EU repräsentieren. Also es kann nicht sein, dass eine Neonazi-Struktur, die es so innerhalb der EU nicht so gibt, ja, einfach uns blamiert und natürlich auch die Krisenverwaltung blamiert. Somit hat der Staat ja, eine enorme Repression gestartet gegen die Goldene Morgenröte. Es gab Razzien, es gab Verhaftungen, es gab sogar Untersuchungen im polizeilichen Apparat tatsächlich, um dem Ruf der Medien nachzufolgen, die Verbindung zwischen Staat und den Neonazis nachzugehen. Und es wurde ein Verbotsverfahren eingeleitet in Zusammenarbeit mit der griechischen Justiz. Und es begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Ein Wettlauf gegen die Zeit deswegen, weil das oberste Ziel der griechischen Regierung war, die Partei zu verbieten, bevor es die Europawahlen gibt. Bevor die Goldene Morgenröte die Möglichkeit hat, ins Europaparlament einzuziehen und das griechische Volk vor ganz Europa zu blamieren. Was ist passiert? Das Ganze ist natürlich nach hinten losgegangen. Klar, wenn man sich jahrzehntelang mit der Problematik nicht beschäftigt, beziehungsweise eher, wie ich vorhin erklärt habe, unterstützt und fördert, ist es so, dass ja, meiner Meinung nach solche Verbotsverfahren ins Leere laufen, wenn eine Partei schon groß genug ist, Strukturen hat, erfolgreich ist und von einem Teil des Volkes schon angenommen ist. Bezeichnend sind die aktuellen Umfragen zur Europawahl, wo die Goldene Morgenröte auf 9% geschätzt wird. Also das heißt, es hat sich nichts geändert, es ist keine Eintagsfliege und das haben auch die erste Runde der Kommunalwahlen, die jetzt am letzten Wochenende stattgefunden haben, bewiesen, wo die Goldene Morgenröte mit ihrem Bürgermeisterkandidat 16% in Athen bekommen hat. Okay. Gut, das Ganze ist nach hinten losgegangen, so dass die Goldene Morgenröte, obwohl sie natürlich auch dafür gesorgt hat, einen alternativen Plan zu haben, die nationale Morgenröte gegründet hat. Das musste gar nicht aktiviert werden, weil das Verbotsverfahren gescheitert ist bis jetzt. Das Verbotsverfahren zu einer kriminellen Organisation. Sie konnten nicht verhindern, dass die Partei zu den Wahlen antritt. Und wir sind gespannt, was in den nächsten Monaten sich da entwickelt, weil es gibt Mitglieder der Goldene Morgenröte, die gerade in Untersuchungshaft stecken, vor allem auch der Chef persönlich, Nikos Michalojakos. Das Ganze natürlich müssen wir beobachten, das könnten wir auch in der Diskussion einfließen lassen, in einem europaweiten Kontext, weil durchaus, wenn man sich jetzt die Prognosen ansieht, also die Wahlkarte für nächstes Wochenende, findet man durchaus in jedem Land der EU, aber auch in jedem Land Europas extrem rechte bis rechtspopulistische Formationen, die auf Erfolgskurs sind, einerseits ins Europaparlament eintreten werden, aber andererseits auch oft den Diskurs in der Gesellschaft und in den Medien stark mit beeinflussen. Front National habt ihr gesehen, jetzt bei den Kommunalwahlen, die erfolgreich sie abgeschnitten haben, dort wird erwartet, dass sie erneut auch bei den Europawahlen ein starkes Ergebnis erzielen. Aber auch außerhalb der EU gibt es solche Entwicklungen. Euch muss ich das nicht sagen. Jetzt wahrscheinlich verfolgt ihr die Medien in der Ukraine, wie der rechte Sektor praktisch Teil einer Regierung ist, die auch von der EU legitimiert worden ist und von der deutschen Regierung. Kurz, was wir auch in der Diskussion einfließen lassen sollten, ist der Antifa-Widerstand. Den habe ich jetzt erstmal weggelassen, der sich in Griechenland entwickelt hat. Meiner Meinung nach muss das auch auf einer transnationalen Ebene diskutiert werden. Es gab jetzt erste Schritte einer festeren transnationalen Vernetzung. Es gab einen Kongress, Antifa-Kongress in Berlin, aber auch parallelen Antifa-Kongress in Athen, wo sich verschiedene antifaschistische Kräfte aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus den EU-Ländern, vor allem in Athen gab es auch Leute aus den osteuropäischen Ländern, Bulgarien, Polen, Russland, also die alten jugoslawischen Ländern, die was deutlich gemacht hat, es gibt ein Interesse an Vernetzung und eine Notwendigkeit, weil in Griechenland haben wir natürlich mit einer klassischen Neonazi-Struktur zu tun, aber auch dort gibt es die Gefahr einer Modernisierung bzw. eines Wechsels, dass diese Neonazis irgendwann als Nazis in Anzügen auftauchen. Eine meiner Thesen ist, dass wir, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich der Front National entwickelt hat in Frankreich, aber auch wie neue Formationen entstehen, wie die Alternative für Deutschland in Deutschland, dass im Rahmen der Krise und im Rahmen des Austerity-Regimes und im Rahmen einer sozusagen Diskussion um Europa und die EU um den Euro sich andere, sich eine Modernisierung extrem rechter und rechtspopulistischer Formationen andeutet, die ich gerne auch mit euch diskutieren würde. So, das war's von meiner Seite aus. Dann, wir sind leicht im Zeitverzug, macht nichts. Wir machen Pause. Ich sage mal, statt einer Viertelstunde 10 Minuten und überlegt euch doch, was euch jetzt am meisten interessiert. Dann sammeln wir gleich die Themen und nichts wird zu kurz kommen. Stellt es euch ein bisschen vor wie so ein Top-Sammeln. Ich würde jetzt einfach nur gerne kurz sozusagen von den Leuten, die schon sich irgendwie, die schon Fragen im Kopf haben oder die schon irgendwas haben, was sie, worüber sie gerne sprechen würden, so ein, einfach nur das Thema wissen. Um dann das strukturiert diskutieren zu können. Ich habe einfach mal als Beispiel drei Themen angeschrieben. Keine Ahnung, ob euch das interessiert, müssen wir auch gar nicht diskutieren, aber nur so als Beispiel, was mir eingefallen ist, zum Beispiel sowas wie Parallelen zwischen der NSDAP und Krizi Agri, was du erwähnt hattest. Wie sehen die denn genau aus? Also sowohl von der Struktur als auch vom Vorgehen. Was passiert eigentlich an Gegenwehr? Das hattest du auch erwähnt, dass du dazu noch was sagen könntest. Und wie ist es eigentlich sozusagen im internationalen Vergleich? Also kann man eigentlich Krizi Avgi, Front National und ich sag mal Pro Köln in einen Topf werfen oder sind das vielleicht doch einfach ganz unterschiedliche Sachen eher? Gibt's von euch, Fragen, Themen an den Referenten? Ja, also mich würde noch interessieren, welche Ambitionen die auf Europaebene verfolgen, welche Rolle sie spielen möchten. Ja, du? Generell Erläuterung zu diesem eigentlich religiösen Hintergrund von Chrissy Afki, dieser Paganismus und ob das irgendeine Relevanz hat und wie das in Relation steht zu so christlich-abendländischen Werten, sogenannten, also das im Widerspruch steht oder wie sie sich darauf beziehen. Ja. Ja, geht so Richtung Gegenwehr. Also mich interessiert, was die Rolle der Syriza, also dieses Linksbündnis, in den antifaschistischen Kämpfen oder so, ob die überhaupt eine Rolle spielen oder ob die nur auf Wahlebene irgendwie repräsentant sind oder ja, ob sie die Rechten da zurückschlagen konnten, wo sie jetzt stärker sind oder nicht. Also das würde mich interessieren. Das war hier schon mit bei, ne? Noch jemand? Ja. Gibt vielleicht auch noch mal ein bisschen zu diesem internationalen Vergleich, wie die Bündnisse bei denen aussehen. Also man bekommt es irgendwie hier mit den Parteien, wie die sich verbünden, also mit wem sich die AfD verbündet, mit wem sich... Also was für Bündnisse Chrissy Afki... Ob die auch Bündnisse schmiedet mit anderen rechtspopulistischen, rechtsliberalen Parteien. Genau. In Europa. Ja? Geht auch so ein bisschen in die Richtung, aber auch in die Richtung dieses NSDAP-Dings, nämlich ob sozusagen der Bezug von Chrissy Afki auf die NPD, ob das da irgendeine besondere Rolle spielt, also auch in Bezug auf den historischen Nationalsozialismus. Hat es schon eine? Gibt es noch jemand? Ja, eine Frage. Tja, nee, dann... Ja, diese Massen von Leuten, die jetzt wählen zwischen der T, diese 16% war das, wie stehen die zur Ideologie und der Praxis der Partei? Ist es zum Teil so, dass die Leute sie instrumentell wählen, im Sinne von irgendeiner Art von Druck machen, oder ist der große Teil von den Wählern schon auch Anhängerschaft bezogen auf die Ideologie und die Praxis? Wie auch wirklich so die Praxis der auch Mitglieder aussieht. Ist es gibt es überhaupt mit Mitgliederanteilen, wenn man fragt, wie das, aber die wird es wohl geben. Ja, mich würde interessieren, was aktuell so an Gegenwehr stattfindet, also so antifaschistische Strukturen, aber auch so von Seiten so migrantischer Selbstorganisierung. Wäre das der? Ja. Okay. Ja? Ich meine, die Verbindung von deutschen Neonazis zu Mitgliedern und auch Glorifizierung. Das ist dann auch so unter dem ja, Thema NPD dabei. Also Austausch vielleicht. Passt hier so mit rein, ist aber nicht das Gleiche. Ja. Ja, vielleicht zum Schluss oder ganz am Anfang die ökonomischen Verbindungen zum Kapital. Okay. Gibt es noch mehr oder kann ich das? Wollen wir jetzt erstmal abarbeiten? Also es gibt so ein paar Sachen, die sind, das hier ist alles, also die Charakter der, das hier ist ein anderer Baukasten, ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Ups. Und dann haben wir hier so, das ein bisschen so der Charakter, also das sind quasi einmal so der Charakter und Struktur der Partei selber, dann hier was, wie ist sie international aufgestellt und hier was passiert eigentlich dagegen. Das kann ich gar nicht sehen. Wollen wir den Anfang? Wir können es nicht sehen. Gut. Es ist sehr gefährlich, weil ich kann zu sehr vielen Sachen, ne, sehr viele sagen. No. Vielleicht fangen wir so an, wie es da ist, also sozusagen von innen über international auf gegen. Und vielleicht, weil ich finde es schade, wenn das sehr kurz käme, dass du guckst, dass du diese Fragen relativ kurz beantwortest. Also wir haben religiöse Werte, Gewalt und Praxis der Mitgliedschaft, die Ideologie der Wählerin. Vielleicht fangen wir erstmal hier mit dem religiösen Hintergrund an und der Ideologie. Also. Ich lege das runter und lege dir das hin, dann weißt du. Na, wie ich erwähnt habe, ne? Also Anfang der 80er Jahre in ihren ersten Texten, in ihrem ersten Magazin, was erstmal monatlich erschien, heute erscheint das wöchentlich, im Vor meiner Zeitung, ist es so, dass sie damals propagiert haben, gegen das Christentum zu sein, vor allem auch gegen die orthodoxe Kirche, und sehen das so, die sagen, es gibt halt diese verschiedenen Religionen, die halt die Welt beherrscht haben, und dazu gehört halt einmal das Judentum und dann natürlich das Christentum. Und das ist so eine klassische Analyse, ich glaube, die trifft man auch bei anderen Neonazis an. Und deine Frage war so ein bisschen, es gibt da so einen Clash, also mit den orthodoxen Werten. Ne? Also gut, einmal vertreten sie halt so eine paganistische Religion, die basiert natürlich ein bisschen auf das natürlich antike Griechenland, viele Götter und der Glaube an viele Götter, der Glaube an der Sonne und so weiter. Also Vorstellung, die es ja schon, sag ich mal, Jahrtausende lang gibt. Und das ist ja komisch in einer griechischen Gesellschaft, die, wo man sagen kann, 97% der Leute gehören zur orthodoxen Kirche, und das ist auch etwas, was sich jetzt nicht erst in den letzten Jahren entwickelt hat, sondern fester Bestandteil ist der griechischen Nation und des griechischen Staates. Die Kirche hat ja eine enorme Macht in Griechenland, also nicht nur finanziell, aber auch politisch, und natürlich gab es dazu einen Clash. Und das führte natürlich dazu, zu dem üblichen Taschenspieltrick, den die sozusagen rechte Formation bei verschiedenen Thematiken vollführen. Und das machen die Neonazis da sehr schlau. Die haben halt Anfang der 90er Jahre angefangen, ihre Rhetorik da zu ändern. Das heißt, eher die Thematisierung des Paganismus eher für den geschlossenen Zirkel, also für ihre eigene Theorieausbildung, zu reservieren und nach außen zu sagen, natürlich, wir stehen für die orthodoxen Werte der griechischen Gesellschaft ein und wir sind eins mit der Kirche. Und es gab auch konkrete Verbindungen, die bis heute anhalten, zwischen der Kirche und der Goldenen Morgenröte. Also einmal im Rahmen der 90er Jahre, im Rahmen dieser ganzen nationalen Fragen, aber auch heute natürlich im Rahmen der Krisenverwaltung. Also es gibt verschiedene Bischöfe, die bekannt sind aufgrund ihrer antisemitischen Äußerungen einmal, aber auch aufgrund ihrer sozusagen indirekten Unterstützung der Goldenen Morgenröte. Ich würde hier weitermachen, weil ich finde, das ist auch so eine ideologische Geschichte. Also da gibt es ja auch Parallelen genau zur NSDAP, was den Umgang mit der Religion. Ich bin da kein Spezialist, aber im Rahmen des NS-Regimes, im Rahmen dieser sozusagen Aufbau der Schutztafeln, der SS und so weiter, dort gab es ja auch im Hintergrund so eine Art religiöse Auseinandersetzung. Oder ich würde sagen, mystische Auseinandersetzung. Und ich würde sagen, da gibt es eine starke Parallele. Also ich würde sagen, das ist nicht 1:1 adaptiert. Also, ne? Also dieser Paganismus, den die Golden Morgenröte fährt. Aber sie sind davon inspiriert, also so eine mystische Struktur auch aufzubauen. Und das Ganze kann man auch zurückführen auf den Namen der Golden Morgenröte. Der Name kommt, also wenn man Golden Dawn eingibt im Internet, kommt man auf eine alte mystische Gesellschaft, sagt man es auf Deutsch, eine Vereinigung von Leuten, die sozusagen sich geheimlich treffen und Sachen diskutieren, mitbestimmen wollen in der Politik, ein Geheimbund. Und das war dieser Golden Dawn Bund und eigentlich ist er bekannt wegen seiner linken Ecke her. Jetzt habe ich vergessen, auf wen sie sich bezog. Auf jeden Fall beziehen sie sich auf die rechte Tradition. Es gab eine Spaltung in diesem Orden der Golden Dawn, woraus, und das war eine, also ist parallel eine Entwicklung zu anderen Geheimbünden, die stattgefunden haben, auch in Deutschland, auch sozusagen in Vorbereitung dieser NS-Strukturen und dieser SS-Strukturen, gab es auch hier noch so mit Geheimbünden. Und ich würde sagen, das ist so eine Parallele halt, dass sie sich historisch darauf beziehen, auf den Prozessen, die vor der Entwicklung der NS-Ideologie vonstattgegangen sind. Kannst du noch mehr sagen über die Parallelen zwischen, also über die ideologischen Parallelen? Ideologischen meinst du eher ihre Analyse der Gesellschaft oder wo sie halt hinwollen? Ja, beides. Beides, ne? Hm. Naja, natürlich teilen sie komplett die Rassenkunde der des NS-Regimes. Das heißt, ne, die reden von einer weißen herrschenden Rasse, die reden davon, dass sie die Oberhand haben, dass sozusagen die Griechen das wahre, reine Blut haben und sich abgrenzen sollte gegenüber den slawischen oder gegen den anderen unteren Völkern. Parallel gibt es natürlich auch den Antisemitismus als fester Bestandteil, der, sag ich mal, nach dem ähnlichen Muster auch entwickelt ist, also 1:1, also ne, Weltverschwörung, wer hat das Sagen, wer sind die Reichen, vor allem auch die Auseinandersetzung der 30er Jahre in Griechenland, ne, wo die Jüdinnen in Thessaloniki einen Großteil der, also der Stadt ausgemacht haben, also müssen wissen, 55.000 Jüdinnen wurden deportiert und auf diese Tradition beziehen sie sich halt. Und wo wollen die hin? Was ist denn ihr gesellschaftliches Ziel? Und das ist auch ein bisschen eine Antwort auf, also offiziell sagen sie auf diese Europa-Sache, offiziell sagen sie zu Europa, ne, wir wollen ein Europa der Nationen. Und das ist natürlich deren Light-Version, natürlich wollen sie ein Griechenland, was über das Europa der Nationen steht, wie jede Nazi-Formation das gleiche behauptet. Was wollen die? Es gibt da, sag ich mal, zwei Stufen. Ne? Also einmal die Rhetorik, die man, die Ideologie, die sie halt an der Masse verkaufen, die jetzt auch ziemlich sich geändert hat. Also gerade fahren die einfach eine Politik, die könnte auch verglichen werden tatsächlich mit Pro-Köln oder mit Front National. Also einfach eine Hetze aufzubauen, Bürgerkomitees aufzubauen, die Gesellschaft zu beeinflussen in ihrem Fremdenhass, in ihrem Glauben an konservativen Werten, in ein homophobes Weltbild und so weiter. Aber dahinter steckt natürlich viel, viel mehr. Und da ist auch nochmal eine Parallele zu dem NS-Regime, dass sie eigentlich die Endlösung haben wollen. Da wollen sie hin, also die wollen Griechenland komplett sauber machen, vor allem einmal natürlich durch die Elemente, die fremden Elemente, aber auch von dem inneren Feind. Also das ist auch eine Parallele, eine Propaganda gegen den inneren Feind, weil es geht ja nicht nur um die bösen Migrantinnen, die schmutzigen Migrantinnen, sondern es geht auch um die Leute, die sich gegen unser Projekt gegenstellen. Also vor allem Linke bis Sozialdemokraten, bis zu dem ganzen System eigentlich. Deswegen eine sehr interessante Parallele auch dieser antisystemische Diskurs, den natürlich auch die NSDAP gefahren hat. Gibt hier eine Wortmeldung? Ja, ich wollte noch was sagen zum Thema Parallelen zur NSDAP, zumal die Partei Christiaf immer wieder versucht, Publikationen ihrer eigenen führenden Mitglieder aus früheren Jahren möglichst unter den Teppich zu kehren und zu verheimlichen, wo man eigentlich ziemlich offen auch Bewunderung für diverse NS-Größen zum Ausdruck gebracht hat. Das heißt, auf der einen Seite versuchen sie so zu tun, nein, wir haben mit sowas überhaupt nichts zu tun, wir sind nur gute Griechen, die sich um das Wohl des Landes kümmern. Aber schon der ganze Auftritt der Partei hat auch stilistisch so ein paar Parallelen. Also da werden irgendwelche Feierlichkeiten abgehalten mit Fackeln, die sehr erinnern an Bildern aus den 30er Jahren, also Nazi-Fackelmärsch. Das Emblem der Partei ist zwar, sagen wir mal, einem antiken Symbol entnommen sozusagen, aber es ist so stilisiert, dass man nicht mit allzu viel Fantasie da die Parallele zum Hakenkreuz auch wiederfinden kann. Dann ist es so, dass gerade in den letzten Jahren, wo die Partei eben auch erfolgreicher geworden ist, eine Uniformierung von Parteimitgliedern stattgefunden hat. Das heißt, dass oft eben Aufmärsche stattfinden, wo die Leute nicht in normaler Zivilkleidung auftauchen, sondern schon mit einheitlichen Shirts. Und das sieht schon fast aus wie eine Uniform, sagen wir mal. Und also insofern wirkt das für mich schon fast komisch, wenn die versuchen, sich davon total zu distanzieren, obwohl sie eben diesen Stil tatsächlich so ein bisschen versuchen zu kopieren. Einmal das. Ich würde aber gerne nochmal dazu was sagen, weil die NSDAP ist ja, sag ich mal, im Nachgang der Weimarer Republik erstarkt und in den letzten Jahren war auch immer wieder Diskussion in Griechenland, dass die Verhältnisse dort an die der Weimarer Republik erinnern. Und ich finde, man sollte das mal erwähnen, dass eine Gemengelage in Griechenland war in den letzten Jahren, was tatsächlich ein paar Parallelen aufweist, nämlich wirtschaftliche Not und Misere, dann gleichzeitig aber auch eine tatsächlich stattgefundene Verletzung des nationalen Stolzes, was auch immer das ist. Darüber kann man ja streiten, was es ist. Aber der durchschnittliche Grieche fühlt definitiv sich herabgesetzt und das ist eine Sache, an der auch die internationale Politik, insbesondere die deutsche Politik und die deutsche Presse große Schuld mittragen, weil denen so dermaßen die Fresse gehauen wurde, dass natürlich dann noch ein paar weitere Sachen dazu kamen, so als Gewürz in dieser Suppe, wie beispielsweise ein sehr schneller Anstieg der Fremden in einem solchen Land. Das mag man jetzt nicht gut heißen, ich denke mal, alle, die hier sind, sind nicht so strukturiert, aber es scheint öfter mal so zu sein, dass wenn ein Land eben gleichzeitig, sag ich mal, insgesamt kollektiv beleidigt ist, eine große Krise hat und dann noch in diese schwierige Situation man eine sehr große Menge potenzieller Sündenböcke hinzufügt, dass dann eben eine solche Partei, die genau diese Gefühle bedient, explodiert, von den Zahlen her nach oben explodieren kann. Das wollte ich dazu mal sagen. Super, danke schön. Es ist auch enorm wichtig, was du gesagt hast, dass die ja selber nicht sagen, dass sie Nazis sind. Also wenn sie gefragt werden, sagen die, nein, wir wollen nicht als Nazis, auch nicht als Neonazis bezeichnet werden. Und das sagen die jetzt nicht erst in den letzten 3-4 Jahren, eigentlich schon immer. Ne? Und die sagen, wir sind griechische Nationalisten. Am Anfang war es tatsächlich nochmal sehr witzig, weil nochmal, ne, also der Style noch sehr offensichtlicher war. Aber ich würde sagen, die adaptieren nicht nur den NSDAP-Style, sondern auch zum Beispiel erfolgreiche andere Konzepte, wie zum Beispiel den Jobbik-Style, ne? Also aus Ungarn, wo ja, ne, also auch so eine Stilisierung, Uniformierung und so weiter verstanden wird. Wie finden jetzt die Wählerinnen das? Also offensichtlich gut, aber irgendwie, also wirklich auch die Ideologie oder ist es eher Protestwählen? Also so verstehe ich jetzt die Frage. Ich weiß nicht, wer den Zettel angeregt hat. Ja, vielleicht sollte man davon anfangen, wer wählt überhaupt die Goldene Morgenröte? Also wo hat sie die größeren Erfolge? Also einmal natürlich im polizeilichen Staatsapparat. Gut, es ist bewiesen, dass sozusagen fast die Hälfte des Polizeiapparats Goldene Morgenröte gewählt hat. Gut, das ist ein lustiges Element am Anfang. Aber tatsächlich haben sie Erfolg bei den 18- bis 30-Jährigen und bei den über 60-Jährigen vor allem. Das habe ich auch ein bisschen im Vortrag anklingen lassen. Und ich würde sagen, natürlich, ein Großteil ist Protestwahl erstmal. Natürlich ist die Goldene Morgenröte gerade die Partei, die sich gegen das System stellt, von der man nicht erwartet, verarscht zu werden, wie von Laos oder von anderen Formationen, wie den Sozialdemokraten, die Teil der Troika, des Troika-Prozesses sind. Also eine ganz bewusste Entscheidung. Also wenn ich rede mit sehr vielen Leuten in Griechenland oft, die jetzt nicht in der linken Szene aktiv sind, zum Beispiel mit Taxifahrern, die dann sagen so, ja, krass, diese scheiß Repression, die jetzt die Gouvernementgruppe voranstatten geht, das sind die einzigen wahren Patrioten, die wirklich für uns stehen. Deswegen würde ich sagen, ja, also es hat damit zu tun, aber es verstärkt sich natürlich dadurch, dass ein Teil der griechischen Gesellschaft mit Elementen ihrer Ideologie sich d'accord sieht. Ne? Also entweder glaubt man an Verschwörungstheorien oder man glaubt ein bisschen mehr an Gott als andere Leute oder, ne? Also verschiedene Sachen, also ne? Nicht alles zusammen immer, aber die einen hinzubewegen, dass man sagen kann durchaus, ja, das sind gute Jungs, die möchte ich wählen und vor allem auch bauen die einen Mythos einer sozialen Basis auf, also einer sozialen Aktivität in der Gesellschaft, das vor allem in den letzten Jahren, was mich ein bisschen auch zack, zu der NPD bringt. Also da Konzepte kopiert werden, die vor allem hier im Osten der Republik experimentiert worden sind, zum Beispiel das Konzept der national befreiten Zone, wo einerseits die Jugendlichen vom Platz gesammelt werden, um den anzubieten beim Fitnessstudio mitzutrainieren, oder halt ältere Leute angesprochen werden, das lokale Bürgerkomitee mitzuinitiieren. Und diese Leute werden damit rekrutiert, indem man sie zum Bankautomaten begleitet oder sonstige Hilfeleistungen oder sogar nach Hause geht und denen hilft, das Haus anzumalen. Also sehr interessant. Diese Taktik haben sie zum Beispiel von der NPD 1:1 übernommen. Haben Sie denn direkte Verbindungen? Ich weiß nicht, worum es der Frage... Da war die Frage von Ihnen. Ja, genau, ging es. Es ging um direkte Verbindungen, ne? Ob's, ja, natürlich gibt es direkte Verbindungen. Also vielleicht beginne ich mit der europäischen Dimension der Golden Morgenröte. Die Golden Morgenröte seit ihrer Gründung pflegt sie Kontakte zu europaweiten Neonazis, aber auch darüber hinaus. Also es gab Besuche von den griechischen Neonazis nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Italien gab es einen regen Kontakt, vor allem im Nachklang der Militärdiktatur. Wo ihr wisst, also es gab ja auch in Italien starke faschistische Strukturen, die auch sozusagen teilweise die ähnlichen Aufgaben wie die Faschisten in Griechenland übernommen haben im Rahmen der staatlichen Politik. Die Kontakte zu Deutschen, also es gab auch Kontakte außerhalb Europas, also zum Beispiel gab es, Nikos Michaloliakos hat das auch das Apartheid-Regime in Südafrika besucht und haben auch ja, verschiedene ja, Kontakte fester etabliert, unter anderem auch zur NPD. Das aber nicht seit Beginn, seit den 80er Jahren. Also da gab es eher subkulturelle Kontakte in die deutsche Neonazi-Szene. Aber es hat sich ein reger Austausch, ja, sag ich mal, seit Mitte der 90er Jahre. Wann war dieses Fest der Völker das erste in Jena? Anfang 2000, oder? Auf jeden Fall gab es gegenseitige Besuche. Zum Beispiel gab es griechische Neonazi-Bands, aber auch griechische Neonazi-Kader, die bei dem Fest der Völker in Jena mitgefunden haben, was so ein bisschen auch als internationales Event aufgezogen worden ist seitens der NPD. Aber es gab auch Besuche der NPD-Garderin bei Demonstrationen in Griechenland, zum Beispiel zu Demonstrationen zu diesem Inselkonflikt Imia, den ich ja im Vortrag erwähnt habe. Man kann davon ausgehen, also die sind zusammen organisiert im Europäischen Nationalen Front. Also sie sind auch ne, strukturell organisiert. Das ist die Fraktion im Europäischen Parlament, die Rechtsradikalen, genau. Eine der Rechtsradikalen. Genau. Wenn die aber gefragt werden, also wurden oft gefragt in Griechenland von Journalisten, ach, ihr habt doch Kontakt zur NPD und das sind ja reine Neonazis. Also so werden die verhandelt, ne? Europaweit. Und deswegen haben die angefangen, in den letzten Jahren diese Kontakte zu verneinen. Also jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren zu sagen, es gab zum Beispiel einen Skandal, dass NPD-Kader und Kader des Neonazi-Netzwerks Süd, so heißt das, oder? Wie heißt das? Freies Netz Süd, im griechischen Parlament sogar die Fraktion besucht haben, die Fraktionsbüros. Und dadurch gab es einen großen medialen Skandal, wo diese Verbindung nochmal zu den deutschen Neonazis auch mittels der Journalistengruppe IOS, Virus vom Journalisten Dimitris Psalas aufgedeckt worden ist. Und in dessen Rahmen haben die klar verneint, gesagt, nein, solchen Leuten haben wir keinen Kontakt. Und deswegen, seitdem sind sie sehr, sehr vorsichtig, was sie davon öffentlich machen und was nicht. Natürlich, wenn du ein bisschen grabst, gräbst du so alles. Kannst du noch auf die Bündnisse, gibt es da spezielle Ja, also auf offizieller Ebene gibt es einmal diesen Europäischen Nationalen Front, wobei das unklar ist gerade, wie aktuell das ist. Ne? Also es war nie sonderlich erfolgreich und gerade ist es so, dass die Existenz davon wirklich bezweifelt wird, auch im Rahmen dieser Abwendung der Goldenen Morgenröte, aber auch dieser Streitigkeiten, die es unterhalb der Nationalistinnen und Faschistinnen oft gibt, durch die automatischen Widersprüche, die sich natürlich ergeben. Was interessant ist, ist natürlich, dass zum Beispiel Kontakte zu Jobbik schwierig sind, weil Jobbik sich sehr anlehnt an dem Militarismus, der im Rahmen der Türkei gefahren worden ist und auch sich anlehnt an der autoritären Kultur, die sich in Japan entwickelt hatte. Also das heißt, da sehen Sie sehr große kulturelle Unterschiede und schließen eine Zusammenarbeit aus. Sie haben natürlich starke Bezüge auf einer subkulturellen Neonazi-Szene, die natürlich sich entwickelt hat durch Kontakte zu Rechtsrock oder rechten Metal und vor allem durch eine Verbindung durch die Straße. Ne? Also es gab zum Beispiel jetzt im Rahmen der Repression des griechischen Staates und im Rahmen der Ermordung zweier Golden Morgenröte-Mitglieder durch Unbekannte auf einem Motorrad viele Solidaritätsaktionen, die europaweit stattgefunden haben. Und das waren jetzt meistens nicht offizielle Parteien, die das gemacht haben, sondern einfach irgendwelche wahnsinnige Neonazis, die irgendwelche Soli-Aktionen organisieren. Also ne, die Goldene Morgenröte fungiert gerade als das Vorbild einer erfolgreichen Neonazi-Struktur, die den Erfolg geschafft hat, ohne sich sehr zu biegen oder zu transformieren oder sich zu verwandeln. Und deswegen ist das sehr interessant, besonders für die Neonazis. Aber weniger interessant für so Parteien, die einen Modernisierungskurs fahren. Wie sieht es denn mit Ihrer eigenen Gewalttätigkeit aus, Ihrer Praxis? Ja, wie ich im Vortrag erwähnt habe, die Gewalt ist nicht neu. Die ist nicht erst seit der Ermordung Pavlos Fissas passiert, auch wenn das die griechischen und deutschen Medien so wahrhaben wollen. Es gibt eine interessante Liste seitens der, also die entwickelt wurde von der Jugend gegen Rassismus in Europa, eine Gruppe, die in Athen tätig ist. Ich glaube, die Liste gibt es auch auf Englisch, die seit Anfang der 90er Jahre geführt wird, wo alle rassistischen Angriffe, aber auch Angriffe gegen den sogenannten inneren Feind aufgeführt werden, die bekannt geworden sind. Also wo sozusagen eindeutig ist, also von Zeugen, dass Goldene Morgenröte-Mitglieder dort teilgenommen haben. Das heißt, also wenn man sich die Liste anschaut, das ist groß. Ne? Also wir reden jetzt von Hunderten von Angriffen. Also manchmal weniger brutal, manchmal sehr brutal, also dass die Leute ins Koma geschlagen worden sind. Aber genau, es gibt einen Großteil der Sachen, die passieren, die wir nicht registrieren können. Ne? Also, und natürlich im Rahmen der Krise hat das natürlich eine Explosion gefunden. Jetzt im Rahmen der Repression ist das ein bisschen zurückgegangen, weil die natürlich auch auf sich achten. Aber das war fester Bestandteil seit den 80er Jahren, aber hat eine Verstärkung in den 90er Jahren gefunden, wo es eine Öffnung gefunden hat, wo die Goldene Morgenröte mehr auf der Straße erschienen ist. Seitdem gibt es auch oft diese Projekte, die entstanden sind, wie zum Beispiel sich eher in dem Fußballbereich zu konzentrieren. Das heißt auch in Kontakt mit Hooligans zu kommen, aber auch mehr Kontakt zu kommen mit der Unternehmen der Nacht, also des Marktes der Nacht, also mit der Türsteher-Szene und verschiedenen anderen Leuten, die sich gerne mit Gewalt auseinandersetzen. Das heißt, es wurden auch seit den 90er Jahren fest so Stoßtrupps angelehnt an Schutzstaffeln des NS-Regimes aufgebaut, die hierarchisch strukturiert sind, in mehreren Gruppen strukturiert sind und von oben, also nach dem Führerprinzip, kontrolliert werden sind. Also die letzte Entscheidung trifft immer der Chef, Nikos Michaloliakos, und die werden strategisch eingesetzt. Mal auch in Kooperation mit dem Staat, wie ich vorhin erwähnt habe. Also die Gewalt ist fester Bestandteil der Politik der Goldenen Morgenröte. Allerdings muss man dazu sagen, dass obwohl schon auch nach meiner Wahrnehmung so ist, dass die jetzt sich ein bisschen zurückgenommen haben, es gab sowas wie in den letzten Jahren, die ganzen Jahrzehnte davor nicht, dass mitten im absoluten Zentrum Athens am helllichten Tage so sowas passiert. Also ich habe selber erlebt, mitten im Zentrum, da wurde ein junger Mann gefragt, ob er Antifaschist sei. Der hat gar nicht, wie er uns hinterher nochmal versicherte, verstanden, was die wollten, hat gesagt, was? Und im selben Moment ist er von 6 Leuten zusammengeschlagen worden, die sich danach verpisst haben. Und ja, das, also sowas gab es schlichtweg definitiv nicht, nicht mitten im Zentrum, nicht um 1 Uhr mittags. Und dazu muss man auch sagen, von der Geschichte, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit in Griechenland ist so, die sind ja gar nicht so böse und so weiter und so fort. Also selbst nachdem dieser junge Mann geschlagen wurde, der hinterher ins Krankenhaus gebracht werden musste, die Geschäftsleute, das war nämlich auf einer Geschäftsstraße, bezweifelten, dass das seien keine Leute von Golden Morgenröte gewesen, die tun ja sowas angeblich nicht. Eine kurze Randbemerkung, dass die Polizei hat sich mächtig viel Zeit gelassen, zu kommen, und als sie kamen, meinten sie nur lapidar, wo wir dann sagen konnten, welche Richtung gegangen waren. Ach, da brauchen wir gar nicht nachzuschauen, und sind auch wieder von dann gegangen, nur mal so nebenbei. Also es ist schon sehr krass gewesen. Danke. Ja, du hast ja jetzt eben schon angesprochen, wie die organisiert sind. Ist es auch so, dass sie paramilitärisch ausgebildet worden sind, vom Militär und von der Polizei oder zum Teil, diese Gruppen? Also, nicht offiziell, ne? Also es gibt Bestätigung, dass einzelne Polizeioffiziere bzw. einzelne Militärangehörige sozusagen sich die Zeit genommen haben, mal am Wochenende mit denen rauszufahren und mit denen zu üben. Also sei es jetzt Schießübungen, Sportübungen verschiedener Natur. Ja. Aber es gab diese paramilitärischen Camps und die gibt es bis heute noch. Also, ja. Noch was zur Gewalt. Was sehr wichtig ist, ist dass der Punkt der Pogrome. Ich habe ja erwähnt, die ersten so pogromähnlichen Sachen, also in der Ära der Golden Morgenröte, haben 2004 stattgefunden im Rahmen dieser Fußball-Auseinandersetzung. Aber im Rahmen der Krise hat das, sag ich mal, sozusagen, hat sich das als Kultur etabliert. Also, ne, wie du erwähnt hast, im Zentrum Athens sind es nicht nur diese einzelnen Angriffe, sondern wirklich pogromartige Zustände. Ne? Also dann Leute, die zusammen auf Jagd gehen und die Polizei, die daneben steht und einfach zuguckt. Das Ganze hat aber auch einen historischen, also beziehungsweise ideologischen Hintergrund. Und das hat damit zu tun, das ist das Wort Kryptia. Das ist eher, Kryptia ist so ein mystisches Verfahren, was früher im alten Sparta praktiziert worden ist. Die alten Spartaner, um ihre jungen Leute, also Kriegerinnen auszubilden, haben ihre Leute auf innere Feinde in Sparta losgehen lassen so, und Pogrome veranstaltet quasi. Und auf diese Tradition bezieht sich die Goldene Morgenröte. Also um das nochmal aus einer griechischen Seite zu verkaufen, nicht aus einer NS-Seite. So. So, dann wäre es die letzte Frage zum Charakter der Partei, also die ökonomischen Verbindungen zum Kapital. Mhm. Naja, eine Frage, die oft gestellt ist, wurde früher, weil jetzt gibt es ja die staatliche Parteifinanzierung, die sie auch genießen. Woher kommt denn die Goldene Morgenröte an Geld und wie können die halt die Flyer oder die Zeitung drucken? Ne? Diese Frage hat sich schon seit den 80er Jahren gestellt, aber vor allem hat sich die Frage gestellt, als sie zu Wahlen angetreten sind. Weil natürlich brauchst du ja ein bisschen Geld, um das zu machen, um eine größere Werbekampagne zu starten. Damals gab es die Antwort immer, das kann man auch in den Büchern von Dimitris Saras nachlesen, also Nikolaos Michaloliakos hat in Interviews gesagt immer, ja, es gab einen Glücksfall. Also eine Deus ex machina, kam von oben, ein super netter Mensch, der uns einfach ja, mit seiner Druckerei uns zugelassen hat, dort die Flyer zu drucken, wenn wir die schneiden halt danach, also unsere Mitglieder. Dann ein anderes Mal, wie konnte die Zeitung weitergemacht werden? Ja, es gab einen Investor, der kam von nirgendwo halt. Ein sehr netter Mensch, der schon immer in unseren Strukturen war und so weiter. Tatsächlich gibt es wenig Beweise dazu, was es für Verbindungen gibt zu sozusagen der kapitalistischen Elite in Griechenland, zu Unternehmen. Aber man kann ein paar Vermutungen aufstellen, wenn man sich so ein bisschen, ja, Struktur anschaut oder wie sie sich organisieren und so weiter. Einmal gibt es bestimmt den einen oder anderen Reader, also ihr müsst wissen, wer ist Reader? Reader? Fisch, also Leute, die über Fische, Schiffe besitzen. Reeder, genau. ein wichtiger Bestandteil der griechischen Wirtschaft sind die Reeder. ne? Also Griechenland wirtschaftlich sehr abhängig davon, ja, von der ganzen schönen Handelsflotte, die es gibt. Und dahinter stecken die Reeder, die auch steuerliche Vorteile und so weiter genießen. Und es ist bewiesen, dass einer von denen ja, in Kontakt war mit der Goldenen Morgenröte und sie auch mitfinanziert hat. Ist jetzt nicht einer der bekannteren, ich vergesse gerade den Namen. Und da gibt es durchaus Verbindungen. Eine andere Vermutung war, aber das ist ein Gerücht, dass die Konservativen, dass sozusagen, also dass die es gab Flyer-Pakete, die bei den Büros ankommen, mit der Anschrift aus den konservativen Büros. Aber das sind eher Gerüchte halt. Was man tatsächlich sagen kann, ist, dass jetzt vor allem es eine Verbindung gibt zu dem sogenannten Markt der Sicherheitsfirmen. Also dass dadurch eine Refinanzierung passiert. Dass vor allem jetzt im Rahmen der Krise die Golden Morgenröte, also einzelne Mitglieder, dafür gesorgt haben, Teil davon zu sein, im Aufbau dieser Sicherheitsfirmen. Also natürlich im Rahmen der Krise ist das Chaos, der Dschungel los in Athen und deswegen muss jeder Shop geschützt werden. Das geht auch zum Teil über in so sozusagen Schutz, wie nennt man das auf Deutsch, Schutzgelderpressungsstrukturen, beziehungsweise so mafiöse Strukturen. Genau, aber offiziell ist nicht bekannt, wie sie an ihrem Geld kommen. Jetzt natürlich durch Parteifinanzierung und deswegen ist es auch denen möglich, jetzt legal ohne Geldwäsche ein Büro nach dem anderen zu eröffnen. Antifa? Genau, ich würde sagen, wir gehen mal zur Gegenwart über. Da haben wir ja schon ziemlich viel jetzt zugehört, so nebenbei quasi. Ja, wenn ich vom antifaschischen Widerstand in Griechenland rede, rede ich immer von der Antifa, die jetzt da ist, aber zu spät kam. Und das ist jetzt kein Witz oder so, das ist wirklich so. Jahrelang habe ich in Griechenland mitbekommen, haben mir die Leute gesagt, sogar im anarchischen Milieu, ja, die Goldene Morgenröte ist nicht interessant, das sind ein paar Hansels, die sind 0,5%, die befinden sich, also sind nicht eine wahre Aufgabe für uns und so weiter. Es gab jahrelang spezialisierte, so kleine Antifa-Gruppen, die sich damit beschäftigt haben, Recherche zu machen. Aber in der Öffentlichkeit gab es jetzt nicht so viele Auseinandersetzungen mit der Goldenen Morgenröte. Bezeichnet dafür ist, dass bis also die Griechenland-Krise im vollkommenen Gange war, dass bis dahin schon auch, also bis 2012, man es nicht glauben wollte, dass die Goldene Morgenröte ja, so ein erfolgreiches Phänomen werden konnte. Ich nehme immer das Beispiel von 2011, Mai 2011. Dort war ich gerade in Athen, um Generalstreiks zu besuchen. Das war die Zeit, wo die Bewegung der Empörten entstanden ist, auch in Griechenland, in Anlehnung an Spanien und in Anlehnung auch an den arabischen Frühling, auch der Platz besetzt worden ist, der Silama-Platz. Und es gab einen Generalstreik mit mehreren 10.000 Leuten am 11. Mai. Und parallel, zwei Nächte vorher, gab es einen Zwischenfall in der City von Athen, genau in der Region, wo die Goldene Morgenröte schon ein Bürgerkomitee aufgebaut hatte und versuchte, eine national befreite Zone zu etablieren. Dort wurde ein Grieche erstochen, Yannis Kandaris hieß er, aufgrund einer Kamera. Er wollte gerade seine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen. Und Augenzeugen aus dem fünften Stock sagten, entweder Algerier oder Marokkaner waren es, die es gemacht haben. Die Zeugen, die im Fernsehen aufgetaucht sind, die das erwähnten, sind Teil des Bürgerkomitees und heute aktiv, also fester Teil der Goldenen Morgenröte. Natürlich wurde das in den Medien nicht erwähnt. Wir konnten das direkt damals rausfinden. Und was passiert? Das lokale Bürgerkomitee fängt an, Demonstrationen, also erstmal so Mahnwachen, ne, also, zu organisieren und dann so Demonstrationen durch die Innenstadt. Und in dessen Rahmen gab es organisierte Pogrome, die toleriert wurden von der Polizei und auch Angriffe auf besetzte Häuser, die dort in der Region waren, also besetzte Häuser der linken Szene. Und was war die Reaktion? Also der antifaschistischen Bewegung oder der linken Bewegung, es gab ja diesen Streik mit 10.000 von Leuten, lediglich, also dieser ganze Prozess, diese Pogrome gingen 10 Tage lang. Also jeden Tag gab es so eine Demonstration. Jeden Tag gab es auch diese Angriffe auf die besetzten Häuser, jeden Tag gab es diese Pogrome. Nur 200 Leute haben sich mit der Situation beschäftigt. Und das ist für Athen sehr, sehr, sehr wenig, wenn man davon bedenkt, dass die anarchistische Szene allein mindestens 5.000, 6.000 Mitglieder hat, also Demonstrationen bis zu 10.000 Leute auf die Straßen bringt. Das ist kein Zufall, das hat damit zu tun mit einer klassischen Analyse, also Kapitalismusanalyse, wo sozusagen der Rassismus in Griechenland oder der Entwicklung des Faschismus immer dran gehangen wird an die Entwicklung des Kapitals und sozusagen erst im Vordergrund der soziale Krieg steht, der tobt, also der Krieg gegen die Krisenverwaltung von oben gerade, und der im Vordergrund steht. Und das heißt, wenn das geklärt wird, wird auch das andere geklärt. Dann haben wir auch keine Neonazis auf der Straße. Deswegen haben wir uns da sehr, sehr allein gefühlt damals mit unseren 200 Leuten. Und wir konnten, das Einzige, was wir garantieren konnten, ist, die besetzten Häuser zu schützen und die umliegenden Straßen, wo Migrantinnen Geschäfte hatten. Und damals wurde man fast verrückt da, also als man gemerkt hat, dass kein anderer sich damit beschäftigt. Und zum Glück hat sich das ein bisschen geändert im Laufe der Jahre, vor allem natürlich an dem Mord an Pavlos Fissas. Und wie hat sich das verändert? Was ist passiert? Ähnlich wie im Rahmen der Krisenproteste haben sich sehr viele antifaschistische Versammlungen in verschiedenen Stadtteilen, in Athen, aber auch in anderen Städten etabliert, wo verschiedene Strukturen aufeinandertreffen, von der Linken bis zu einer anarchistischen Szene, die offen für Kooperationen ist, bis zu Gewerkschaften. Und es hat sich so eine antifaschistische Front aufgebaut, kann man sagen. Im Zentrum dessen steht zum Beispiel die Antifa-Koordination Köln. Die Antifa-Koordination Athen-Piräus, wo zum Beispiel die Jugend von Syriza, also die Jugend dieser Linkspartei, tätig ist, aber auch unsere Genossinnen von Alpha Kappa, von der antiautoritären Bewegung, aber auch Basisgewerkschaften und andere linke Parteien bis hin zu den ganzen trotzkistischen und so weiter Sekten. Die haben auch diesen Antifa-Kongress organisiert vor 2 Monaten, den internationalen. Und die haben auch die große Demo nach dem Mord an Pavlos Fissas organisiert, die große Bündnisdemo, was sehr erstaunlich war, weil bis dahin gab es nicht so eine Antifa-Bündnisdemo. So, es gibt natürlich auch eine Antifa, eine autonome Antifa, die sich aber auch schon seit Jahren entwickelt, die aber nichts zu tun haben möchte mit der anarchistischen Szene, mit der linken Szene und mit dieser antifaschistischen Front, die sich aufgebaut hat, weil sie natürlich eine krasse antinationale Kritik fahren, aber auch mittlerweile eine antigriechische Kritik. Also parallel gibt es auch antigriechische Gruppen in Griechenland, die sich entwickeln, inspiriert aus der antideutschen Bewegung in Deutschland, die vor allem natürlich den gesellschaftlichen Rassismus thematisieren und den Antisemitismus, der, wie ich versucht habe zu erklären, in der griechischen Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet ist. Deswegen wollen die natürlich nicht kooperieren mit den ganzen anderen linken Leuten, die diese Analyse nicht teilen, die zum Teil auch patriotisch sind, nach ihrer Ansicht. Ne? Also es gibt natürlich einen Großteil der Linken, die patriotisch auch denkt. Gut, die Leute machen eher Recherchearbeit, Stadtteilarbeit und versuchen auch junge Leute anzuziehen, die sich in diese Strukturen etablieren. Und das sind auch Strukturen, die komplett parallel zu den anarchistischen Strukturen von Exarchia stattfinden. Es gibt auch anarchistische Strukturen, die sich mit Antifaschismus beschäftigen. Wenn man Anarchistinnen fragt, sagen die immer natürlich sind wir auch Antifaschisten, wie wir auch Antisexistinnen sind. Also auf diesem Niveau wird das verhandelt. Sie haben aber natürlich ihre Aktivitäten jetzt seit 2012 natürlich verstärkt. Vorher hatten sie die Analyse eher, die Golden Morgenröte ist kleiner als unsere Eier. Also das ist so dieser sexistische Spruch, den man sagt in Griechenland oft, dass die Leute kein Potenzial haben und so klein sind wie unsere Eier. Das ist das Fatale daran, das Ergebnis davon, dass man auch 2011 nur mit 200 Leuten da stand. Und das Ergebnis davon auch, dass die Golden Morgenröte sich gemütlich entwickeln konnte und direkt 2 Kilometer entfernt nur von Exarchia eine national befreite Zone entwickeln konnte. Also man konnte 3 Minuten mit dem Motorrad rüber von Exarchia und war sofort im No-Go-Gebiet. Jahrelang hat sich damit keiner beschäftigt, mit dieser Entwicklung, außer zum Teil dieser autonomen Antifas. Die anarchischen Gruppierungen haben dann eher gewählt, dass sie versuchen, so spektakulär zu intervenieren. Man kann zum Beispiel von denen die Videos sehen, wo dann 300 Motorräder durch Athen patrouillieren. Also deren Antwort war dann ein bisschen martialisch, die auch durchaus sinnvoll ist, weil natürlich es eine Antwort war auf die Motorrad-Demos zum Beispiel der Golden Morgenröte, die dann aber nur 50 Motorräder waren. Ne? Also, so, ihr kennt diese Vergleiche, ne? Dann, die man auch hier aus der Antifa in Deutschland kennt. Es gibt aber auch eine migrantische Selbstorganisierung, die enorm wichtig ist. Natürlich eine, die man nicht mitkriegt, eine informelle, inoffizielle, die sich im Rahmen natürlich der verschiedenen, sag ich mal, nationalen Gruppen stattfindet. Also ähnlich wie linke und anarchistische Gruppen haben diese verschiedenen Gruppen, die aus verschiedenen Ländern sind, ihre eigenen sozialen Zentren oder Treffpunkte, wo sie sich treffen. Und zusammen organisieren sie halt eine kollektive Gegenwehr, weil natürlich wurden sie im Rahmen der letzten Jahre öfters auch besucht von den Neonazis. Und deswegen waren sie auch gezwungen, weil sie oft auch nicht auf die Hilfe des Antifaschismus, der zu spät kam, vertrauen konnten. Deswegen selber sozusagen hinter der Tür sozusagen Knüppel stehen hatten, um im Fall des Falles angreifen zu können. Es gibt aber auch eine migrantische Selbstorganisierung, die eher sozusagen organisiert stattfindet mit linken Leuten, also das heißt Gruppen, die sozusagen gemischt sind. Das ist einmal die Gruppe Diktio für die politischen und also ist eigentlich eine Gruppe, die sich mit den Rechten der politischen Gefangenen beschäftigt hat, aber im Laufe der Jahre auch sich mit sehr vielen Migrantinnen organisiert hat. Zum Beispiel das Zentrum für Migrantinnen in Exarchia mit betreut, wo auch Sprachkurse stattfinden, aber auch Selbstverteidigungskurse. Eine andere solche Gruppe ist die Gruppe Clandestina in Thessaloniki, wo dort auch in einem Zentrum, wo so extra nur, wie nennen sich diese Zentren nochmal? Soziales Zentrum in Putin. Genau, also das ist meistens Zentren der antirassistischen Initiative, so werden die genannt. Dann gibt es auch interessante Selbstorganisationsprozesse zwischen Migrantinnen und der anarchistischen Szene. Sozusagen zum Beispiel aus der albanischen Community, Leute, die zu den Antifa-Gruppen oder eigene Antifa-Gruppen öffnen, die auch in Exarchia dann aktiv sind und in Kontakt sind mit anarchistischen Gruppierungen. Oder Auseinandersetzungen, die es gibt, von denen aus Bündnisse oder Verbindungen entstehen. Wie zum Beispiel an der Wirtschaftsuni ASOE im Zentrum Athens. Das war eine Uni, die auch Schauplatz war der Dezember 2008 Proteste, aber auch Schauplatz war von diversen Auseinandersetzungen zwischen dem Staat und Migrantinnen, die vor der ASOE ihre Stände haben und ihre Ware verkaufen. Im Rahmen der staatlichen Politik wurden sie oft angegriffen und in die Uni reinvertrieben. Und dort gibt es ein großer, sensibler Teil der Studentenschaft, der sich mit denen in Vollversammlung organisiert. Aktuell kannst du vielleicht sagen dazu, weißt du kurz? Ja, war jetzt gerade vor kurzem, die Bullen sind seit mehreren Jahren da eben dran und versucht immer wieder, auch in die Uni einzudringen, seit es Asylrecht nicht mehr gibt, also dass die Polizei nicht in die Unis rein darf, und seit das eben aufgehoben wurde, versucht die Polizei immer wieder da reinzukommen in die Unis und in Vollversammlungen an der ASOE versuchen halt Anarchisten und Migranten sich zusammen zu organisieren, um das irgendwie zu schaffen, die daran zu hindern, dass sie in die Unis reingehen. Und jetzt gerade vor kurzem war es so, die Bullen sind rein, haben 12 Migranten und aber auch Leute von den Anarchisten verhaftet. Die sitzen momentan alle noch im Knast und haben Ende Juni ihre Verhandlung. Und weil es auch wieder ein neues Gesetz gibt, dass die Migranten irgendwie als Gefahr für das Volk oder für den griechischen Staat gesehen werden, wenn gegen die eine Anzeige besteht, und die deswegen so lange verhaftet bleiben dürfen, bis eben die Verhandlung ist. Und deswegen sitzen die gerade alle noch da im Knast. Das ist die aktuelle Situation einfach. Vielleicht müssen die auch erstmal gesundheitlich untersucht werden. AIDS, weil es gibt ja auch sozusagen neben dieser rassistischen Politik seitens des Staates auch eine Politik, die sich sehr stark gewendet hat gegen Sexarbeiterin, die sozusagen medial verklärt wurde hier, die bedrohen unsere griechischen Familien, weil sie AIDS, HIV übermitteln. Und deswegen gibt es auch diese Aktion Thetis seitens der griechischen Polizei, wo dann Sexarbeiterinnen, aber auch Migrantinnen dann, also die meisten Sexarbeiter in Griechenland sind Migrantinnen, die werden dann verhaftet, in ein Lager gebracht und erstmal untersucht und so weiter. Und ja, krasse Zustände. War das das, was du ihr auch sagen wolltest, Karl? Oder hattest du noch andere Fragen? Ja, das geht so in die Richtung, also die haben einfach gerade, das ist halt gerade krass bei denen und die haben Probleme, einmal, dass halt die ganzen Leute irgendwie im Knast hocken und dann aber auch, dass sie für Verfahren und so gerade Geldprobleme haben und die brauchen einfach quasi gerade Geld, um, es gibt dann irgendwie zwei Verhandlungen, eine Verhandlung, um die Leute erstmal wieder rauszukriegen bis zu der Verhandlung und dann halt die zweite, dann die Hauptverhandlung, wo es dann irgendwie um den Tatbestand halt geht und da brauchen die gerade Geld und ja, wir versuchen da irgendwie gerade was aufzubauen, dass es irgendwie möglich ist, die ein bisschen zu unterstützen da an der Stelle. Weil das ist eine gute Arbeit, die die machen, die geht auch schon lange, ich weiß gar nicht, seit wann, seit 2011 haben die angefangen, an die Migranten, die vorne Sachen verkauft haben, Zettel zu verteilen, um die über die neuen Gesetze zu informieren, was da alles gerade passiert in Griechenland. Und ab daraus hat sich dann diese Vollversammlung eben entwickelt, die, also ich war auf einer, die ist wahnsinnig gut, es sind echt viele Leute da, in 5 Sprachen werden die übersetzt von allen Leuten, die irgendwie da sind und das ist eine, die haben da, also die haben eine Vollversammlung da hinbekommen vor Ort an der ASUE, die ich so noch nie erlebt habe, also das ist auch nicht von oben herab und wir machen jetzt irgendwie für euch Demos oder irgendwas, sondern wirklich ganz konkret mit den Leuten vor Ort und irgendwie was sind das Problem und was machen wir und nicht die Anarchisten regeln das mal für die anderen, sondern irgendwie wie machen wir das zusammen, also das ist, also fand ich echt gut. Mehr wollte ich, also das, wir sind auch gerade noch am Anfang, ich habe das gerade erst gestern erfahren und deswegen so viel kann ich noch nicht dazu sagen. Es gab noch die Frage nach der Rolle von der Syriza innerhalb dieser antifaschistischen Gegenwehr. Ja gut, auf der Straße machen die jetzt nicht so viel, das ist eher, sag ich mal, auf einem propagandistischen Niveau. Die sind halt Teil dieses Antifa-Bündnisses, also vor allem die Jugend von Syriza. Und ja, ich würde sagen, die machen halt ein bisschen Show halt, ne? Also die nehmen halt so an Mobilisierungen teil, aber werden jetzt keine praktische antifaschistische Arbeit machen, sind vielleicht auch Teil in Stadtteilen so von diesen Antifa-Versammlungen, aber haben das nicht als ihr Hauptthema. Genau. Und naja, teilweise haben die auch das Problem gerade ein bisschen, also was jetzt aktuell thematisiert wird, ist halt jetzt die zweite Runde der Kommunalwahlen. In Athen vor allem, wo die Golden Morgen 60% bekommen hat. Wo teilweise jetzt die konservativen Syriza kritisiert, dass sie versuchen, in den Stimmen von der Golden Morgenröte für die zweite Runde zu fischen. Genau. Und ja, durchaus ist denen halt bewusst, dass sehr viele sozusagen auch Protestwähler drin sind. Also ich hatte vorhin erklärt, ein bisschen wie die Wählerzusammensetzung ist und dass man sozusagen auch da die Leute auch nicht verschrecken sollte, nach ihrer Meinung. Ja, eine sehr wichtige Arbeit, die sie machen, ist natürlich auch mit ihrer Struktur Solidarity for All, Solidarität für alle, also vor allem eine Struktur, die selbstorganisierte Projekte in Griechenland voranbringt, aber auch natürlich so mit Strukturen ermöglicht werden, wo zum Beispiel Leute ohne Papiere in sozialen Kliniken sich behandeln lassen können, was vor allem jetzt im Rahmen des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems eine Unmöglichkeit darstellt, jetzt für Papierlose eine Behandlung zu bekommen. Was gibst du für eine Prognose ab? Wie sieht deine Vision, wie das da weitergeht jetzt in der nächsten Zeit, also mit der Europawahl und danach? Was ist deine Diagnose vielleicht eher? Diagnose. Naja, wie gesagt, das Verbotsverfahren ist erstmal gescheitert. Also ich glaube, es kann sein, dass wirklich dieses kriminelle Organisierungsding durchkommen wird. aber die Akte ist sehr groß, die Justiz in Griechenland sehr langsam. Das heißt, es wird sicherlich noch ein paar Monate, wenn nicht Jahre dauern, dass sowas durchkommt. Vor allem ist halt die Wette nicht aufgegangen der Konservativen. Das heißt, dass höchstwahrscheinlich die jetzt mal am Wochenende 7 bis 10% bekommen werden. Es wird erneut so sein, dass diese 7 bis 10% für ganz Griechenland gelten, wenn man sich die Karte im Nachhinein anschauen wird. Das heißt, sie werden ins Europaparlament einziehen. Das heißt, sie haben nochmal eine Möglichkeit, an Gelder ranzukommen, an Finanziers und so weiter. Und vor allem werden sie sich bestätigt sehen. Ne? Das heißt, und das ist auch interessant, in einem Interview von Dimitris Tsaras, was ich gelesen habe, ist halt, was er sagt, ist halt, ja, jetzt leider sieht man, es ist keine Alltagsfliege. Es ist nicht eine Protestwahl, die sich zurückziehen wird, sondern man hat mit einer Entwicklung zu tun, die man auch mit einer Faschisierung der Gesellschaft vergleichen könnte. Und das ist halt die große Frage. Haben wir wirklich mit einer Faschisierung der Gesellschaft zu tun? Werden sich diese Protestwählerinnen, ne, sozusagen sich zu richtigen Anhängerinnen wandeln? Es gibt einen Trend, dass sich natürlich ihre Struktur vergrößert hat. Also es sind nicht mehr die 20 Hansels der 80er, nicht mehr die 100 Hansels der 90er, sondern wir reden jetzt von wirklich ein paar hundert Leuten griechenlandweit, die fest organisiert sind. Das erkennt man auch an den Büros, die immer weiter also eröffnet werden in verschiedenen Teilen Griechenlands. Und ja, meiner Meinung nach wird der Spuk nicht so leicht verschwinden. Vor allem auch, weil sie relativ dazulernen schnell, also was ihre Wandel der Rhetorik anbetrifft, was ihr sozusagen vorsichtiger Umgang nach Repressionsleben, also mit sozusagen aktionistischen Tätigkeiten zu tun hat. Und ja, meiner Meinung nach wird sich eher sozusagen eine Debatte auch öffnen, ob die Konservativen sich sogar eine Koalition mit denen vielleicht irgendwann vorstellen. Das heißt, auch den Wandel forcieren, eine Modernisierung der Goldenen Morgenröte forcieren, sodass irgendwann sie in Anzügen auftauchen, was sie jetzt schon machen, aber das heißt auch inhaltlich in Anzügen auftauchen. Und diese Verschiebung der rechten Agenda, also der Agenda, der rassistischen Agenda, ist halt bezeichnend, dass es auch eine Option ist, die vom rechten Flügel der Konservativen favorisiert wird. Auch vielleicht als eine Rettung, nachdem Syriza erfolgreich sein wird. Ich rede von ungefähr immer von, wie wir auch in der Diskussion mit dir erwähnt haben im Vorfeld, von spannenden, aber sehr gefährlichen Wahlen. Und das europaweit. Ja. Ich kann noch kurz was zum Antisemitismus ergänzen. Und zwar ist vor ein paar Tagen eine neue Studie rausgekommen, die irgendwie weltweit geführt wurde. Und Griechenland hat da tatsächlich 69% der Befragten gehabt, die antisemitisch angestellt war. Wenn man das so einordnen möchte, zum Beispiel der Iran war bei 53%. Gaza und die Westbank 93% und Schweden und die Niederlande als am wenigsten antisemitischen Länder in Europa hatten, glaube ich, 6%. So, laut deutschen Studien wissen wir, dass es ungefähr 25% sind angeblich in Deutschland. Kann man sich ja schon so, also es ist schon eine starke Diskrepanz nach oben. Und diese Werte haben eigentlich dann nur noch die arabischen Staaten alle gehabt, also so 70-90% angeblich. Wie war der Wert für Griechenland nochmal? 69, wenn ich es wüsste. Und von wem ist die Studie? Das weiß ich leider nicht genau. Also, Studie nicht. Das hätte ich schon mal erwähnt. Ich glaube, von der jüdischen Organisation. Das weiß ich gar nicht genau. Das waren denn vor allem die Fragen. Also vielleicht finden wir nochmal so die Info sozusagen. Also vom Jugendclub machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren so Austauschreisen nach Griechenland. Also Jans hat es kurz erwähnt, auch an Thessaloniki auch unter anderem so ein Thema bei der jüdischen Geschichte und auch was Hans gerade gesagt hat. Also ich hätte total Lust, so Sachen auch mit aufzugreifen, wenn ihr da Interesse habt, sozusagen das nochmal irgendwie auch weiterzugeben. Also sozusagen, was die aktuelle Entwicklung angeht, was vielleicht auch Initiativen angeht, die es hier gibt oder die man hier machen kann, jetzt in diesem konkreten Fall zum Beispiel. Also, also ihr könnt euch hier gerne auch nochmal auf den Newsletter des Jugendclubs eintragen, ihr könnt aber auch nochmal speziell Interesse bei mir sozusagen. Ich wollte noch eine Meinung äußern zu der Frage nach dem Zukunftstrend der Partei. Ich meine, es wurde ja auch jetzt mehrfach angesprochen, dass man ganz stark davon ausgegangen ist, dass das reines Protestwählertum ist, dass diese Partei, die eben dahin schlummerte, so groß geworden ist. Ich meine, ich bin etwas älter als Jan, ich habe in den 80er Jahren schon in Griechenland gelebt. Ich kann mich erinnern, dass ich damals mal so eine Wandspielerei gesehen habe und mich erkundigt habe, was ist das überhaupt? Dann ist es, das sind super Freaks, keiner kennt die, die sind nirgendwo. Also das gab es damals schon. Nur jetzt ist in der letzten Zeit, aus Gründen, die eben auch dargestellt wurden, auch die Medieneinstellung hat sich ein bisschen geändert. Das ist schon massiv in den ganz in den totalen Mainstream-Medien darauf hingewiesen worden, was wirklich in dieser Partei steckt. Jetzt kann nun wirklich niemand mehr sagen, wir wussten es nicht. Niemand. Und dass jetzt in der jüngsten Wahl in den Bürgermeisterposten Athen der Kandidat dieser Partei 16% bekommt, heißt nichts Gutes, weil, wie gesagt, die Zeit, wo man sagen konnte, ja, bei seinem reinen Protest, boah, das stimmt bestimmt alles und ich, das kann keiner sagen. Und ich glaube deswegen, die werden bleiben. Die werden über längere Zeit bleiben, sagen wir mal so 10%, so, irgendwie so eine Partei, wenn es gut geht. Ich hoffe nicht mehr. Aber dass die verschwinden, davon da sollte niemand mit rechnen. Wenn sie nicht den Fehler machen wie Laos und mit der Troika-Region kooperieren. Also ihr seid, sagt jetzt beide, so eine Ungarn-Situation droht einem jetzt erstmal nicht. Direkt meinst du so eine Koalition zwischen... Eine faschistische Übernahme. Ich meine, Ungarn ist de facto hat eine faschistische Regierung, ist Mitglied der EU. Das interessiert hier keinen, also jetzt nicht euch, sondern auch die... sondern eher so die Bevölkerung der Länder, die Regierung der anderen EU-Länder. Es ist ja total scheißegal. Man kann ja auch so ein faschistisches Mitgliedsland haben. Ist ja abartig, was da los ist. Sowas prognostizierst du jetzt erstmal nicht. Naja, es gibt ja schon ein paar Parallelen im Verhältnis der Konservativen, also der Demokratie und der Gaullement-Gürtel, also zum Verhältnis der Jobbik und der Fidesz. Also Jobbik, ne? Einmal sozusagen der extremere Flügel und Fidesz. Ne? Der gemäßigtere, wenn man das so sagen kann. Ich würde sagen, lass uns überraschen. Also es ist kein abwegiges Szenario, dass falls die Neodemokratie die Kontrolle verliert, dass es so eine Verschiebung geben wird. Also es gibt einen Flügel, der diese Kooperation favorisiert. Jetzt im Rahmen der letzten, also jetzt des Wahlkampfes, gab es einen Skandal, der rausgekommen ist. Der Sekretär der Regierung, Baltakos hieß er, ist ein Video aufgetaucht, wo er mit dem Bürgermeisterkandidat der Gaullement-Gürtel geredet hat über das Verbotsverfahren, was läuft. Und er hat gesagt in dem Video, die haben nichts gegen euch in der Hand. Und dieses Arschloch des Samaras, also ne, sein Vorgesetzten hat er so genannt, möchte euch einfach nur raushaben, weil ihr ihm Syriza-Stimmen wegnimmt. So. Und das ist ein Mitglied der Konservativen, der Typ. Und solche Beweise gibt es sehr viele, solcher Kooperationen. Deswegen würde ich sagen, ja, warten wir mal ab. Also vielleicht doch noch die Frage, die mir die ganze Zeit schon ein bisschen unter den Nägel brennt. Also eine Parallele, die ja vielleicht, oder was keine Parallele ist, ist ja schon, dass es auch eine starke Linke gibt, jedenfalls was Wahlerfolge angeht. Wie auch immer man die jetzt genau einschätzt und wie man dazu steht. Was man nochmal so ein bisschen, ob du eine Einschätzung zu hast, aber also wie stark ist denn das Thema, also nicht wählen oder Wahl, also einfach nicht hinzugehen? Also gibt es Untersuchungen oder Einschätzungen dazu, so einer Wahlmüdigkeit sozusagen? Also jetzt jenseits Anarchisten, die sozusagen immer, naja, wie auch immer, halt gar nicht aus anderen Gründen nicht wählen sozusagen. Also weil es ja schon so eine Polarisierung ist sozusagen, wo es ja auch hier immer wieder so Kampagnen gibt, die jetzt auf so einer bürgerlichen Ebene sagen, geht wählen, nur nicht die Falschen oder so. Ja. Das ist ja jetzt auf so einer rein numerischen Prozentebene jetzt auch nicht völlig irrelevant zumindest. Ja, ich würde sagen, in der Statistik ist es schon so, dass in den letzten Jahren immer weniger Leute wählen gehen. Und das auf den verschiedenen Ebenen jetzt. Ne? Also sei es jetzt Kommunalwahlen oder Nationalwahlen. Teilweise ist es auch gewollt. zum Beispiel seitens der Konservativen. Also jetzt aktuell wirft Syriza den Konservativen vor, dass sie halt dieses Spiel treiben, die Wahlen total runterzureden halt, so dass die Leute sich gar nicht aktivieren, dahin zu gehen. Aber ich würde sagen, genauso wie es eine Massenprotestmüdigkeit gibt, aus ähnlichen Gründen gibt es auch so eine Wahlmüdigkeit, von denen die Neonazis auf jeden Fall numerisch profitieren. Deswegen ist es auch wichtig, von vielen Leuten, die zwischen Syriza und den sozialen Bewegungen stehen, also so eine Schnittmenge, dass die propagieren halt, Leute, macht keinen Unsinn, geht wählen. Vor allem die Anarchisten sind damit gemeint. Ja. Ein paar tausend Leute sind. Weil die Anarchisten, es gibt immer noch Anarchisten, die auch noch heute Wahlboykottskampagnen jetzt auch zu der aktuellen Wahl organisieren. Auch nochmal daran anschließend, weil du jetzt gesagt hast, es gibt eine starke Linke in Griechenland. Ich hatte das Gefühl, früher als ich da war, als die Goldene Morgenröte noch nicht so stark war, dass es in der Linken, dass es denen nicht so sehr um linke Themen ging, sondern um Kritik an der Regierung. Und dass ich sogar mit Leuten Diskussionen geführt habe, die sich als Anarchisten gesehen haben, die gesagt haben, es ist mir völlig egal, ob wir mit Nazis zusammen demonstrieren, solange wir gegen die Regierung demonstrieren. Und da nochmal deine Einschätzung dazu, ist es so, dass linke Gruppen quasi gegen, also dass die Gruppe nicht so stark ist, quasi diese linke Gruppe in Griechenland, nur dass es eben eine starke Gruppe gibt, die quasi die gegen die Regierung ist. Und wenn jetzt die Goldene Morgenröte stärker wird, dass die sich halt sagen, ich rutsche quasi von der Linken, von der Starken aus Griechenland in Richtung Goldene Morgenröte, weil die besser gegen die Regierung kämpft. Also das hatte ich halt da so, also dann ist die Linke quasi nicht so stark, sondern es gibt nur eine starke quasi Koalition gegen die Regierung. Ja, ich würde sagen so, es gibt allgemein eine große antisemitische Einstellung in der griechischen Gesellschaft, hat verschiedene Gründe, also nicht in den Staatsvertrauen und nicht in der Regierung. Und ich würde sagen, tatsächlich auch statistisch ist das so, dass die Verschiebungen da, ne, also Wählerverschiebungen, existent sind. Ne? Also der Leute, die jetzt bei der letzten Wahl die Goldene Morgenröte gewählt haben, jetzt Syriza und umgekehrt. Ähnlich ist es ja auch hier mit der AfD und der Linkspartei. Wegen anderen Gründen, also das hat mal mit diesem Europa-Thema zu tun und Euro und so weiter. Was anderes wollte ich aber sagen noch. Ja, also ein großes Problem ist, also wo du meintest, dass man zusammen protestiert, ne, war ja die Massenproteste auf dem Sindarmaplatz im Sommer 2011 im Rahmen der Empörtenbewegung, die sogenannte Anaktismeni, wo es den oberen Platz gab und den unteren Platz. Im unteren Platz haben sich die Linken getroffen, im oberen Platz die Rechten. Nicht die Goldene Morgenröte, Neonazis offen mit Fahnen und so weiter, ne, sondern alles sehr verdeckt. Und da war halt ein Milieu, was vor allem sozusagen jetzt eingeflossen ist, ist in diese neue Formation Unabhängige Griechen. Ne? Was eher sozusagen eine rechtspopulistische Partei ist, aber nicht zu unterschätzen ist. Das ist ja gegründet von einem Ex-Konservativen, Panos Kamenos, ist so ein bisschen auch als ein, sag mal, Nachfolgeprojekt von Laos, kann man das auch so ein bisschen bewerten, dass es auch von dort Stimmen bekommen hat. Aber das Wichtige ist schon, dass da schon die Leute zusammen, Seite an Seite, auch wenn es verschiedene Versammlungen waren, protestiert haben. So. Und es gab zwar Fälle, wo eindeutige Neonazis erkannt worden sind oder jetzt rechtsextreme Gewerkschaftler, wie zum Beispiel unsere Busgewerkschaft, die dann angegriffen worden sind und dann direkt Riots losgegangen sind. Das gab es schon so, aber es gab nicht eine kritische Auseinandersetzung auf einer inhaltlichen Ebene. Das heißt, ne, zu sehen, so, warum ist denn dieses Transpi gegen die Weltregierung da, direkt vor dem Parlament? Was wird denn damit gemeint mit der Weltregierung? Ne, um zurück auf die Protokolle zu kommen und so weiter. Und das ist natürlich bis heute noch nicht gelöst. Ne? Also es gibt auch unterschiedliche Einschätzungen, wie sollte man mit dieser empörten Bewegung umgehen, auch innerhalb der anarchistischen Szene. Es gab Leute natürlich, die sagten, hier, wir müssen dahin. Diese Sozialanarchistinnen, die sagen, hier, in jede Massenbewegung muss man rein. Genauso wie Leute, die heute zu den neurechten Montagsdemos, ne, also diese Friedensdemos, die stattfinden, auch ein kritisches Verhältnis entwickeln wollen. Was durchaus auch eine gute Taktik sein kann, ne, um soziale Bewegungen zu entwickeln. Aber durchaus gibt es auch einen Teil dieser Leute, die dann immer die Griechenland fahren oder die Beteiligung rechter Leute runterspielen. Also, und das vollkommen halt verwischen. Nochmal zu diesem aktuellen Anlass, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, also den Repressionen gegenüber der ASO, wollten wir einfach nochmal kurz sagen, dass wir uns gleich gerne treffen würden, also wer Interesse hat, da auch von Köln aus entweder irgendwie, wer an irgendwelchen Geldquellen sitzt, weil die wirklich dringend Kohle brauchen für Prozesskosten, also wir haben irgendwie, brauchen bis Ende Juni 3.000 Euro. Um irgendwie da vielleicht zu überlegen, wie man Gelder akquirieren kann oder halt auch so die Aktion vielleicht zu machen, kann gerne jetzt irgendwie im Anschluss noch in der Kneipe mit uns quatschen. Ja. Finde ich eine super Idee, um so was zu entwickeln, was man von hier aus machen kann, um irgendwie da im Widerstand zu helfen. Sonst sitzt man hier so mal hilflos, so ja, es passiert immer Schlimmes. Was machen wir denn jetzt hier dann? Ja. Ja, was zum transnationalen Austausch gehört, also einer meiner Pläne in meinen Schubladen, in den vielen Schubladen in meinem Büro, ist zum Beispiel, was eine nette Idee wäre, ist, dass man Antifas aus Athen und Antifas aus Dresden also zusammenbringt und dass sie sich austauschen, weil was zum Beispiel in Griechenland gerade fehlt, ist so eine kollektive Gegenwehr auf der Straße. Also es gab zwar diese Demonstration nach dem Mord an Pavlos Fissas, aber es fehlt so an Konzepten der, sag ich mal, Selbstermächtigung und auch Siege einzufahren. Ne? Also auch mal ab und zu gewinnen, weil das ja natürlich auch vielleicht ja, das Problem mitlösen könnte. Und deswegen wäre es interessant, ob man das Blockadekonzept, was ja sehr breit ist, ne? Was auch eine sehr breite Bündnisstruktur aufbaut, ob man das ja, transformieren könnte, adaptieren könnte an die griechischen Verhältnisse gegen den jährlichen Imia-Marsch, der stattfindet wegen dieses Inselkonflikts, der von den Golden Wongroot und Neonazis instrumentalisiert wird und jetzt mehrere tausend Teilnehmerinnen hat jedes Jahr, jetzt die letzten Jahre immer mehr. Gibt es denn noch Gesprächsbedarf? Sonst fände ich das, glaube ich, am besten, wenn sich die Leute, die Lust haben, sich dazu beteiligen, an der Unterstützung für die Gefangenen da, sich einfach direkt jetzt treffen. Und die Kneipe ist auch auf, das heißt, es können auch durchaus so in Kleingruppen. Es können auch andere Leute. Genau. Doch, also, weil, genau, könnte der Referent nochmal bequatschen. Ne? Genau, nein, also so im Lockerraum wurden wir nochmal. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. War viel Information. Ne? Schön, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für deine Frage.